Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Dobry wieczór. Ja. Was eine Woche wieder mal. Also es hört ja gar nicht mehr auf mit den tollen Sachen. Mein Aluhut. Ich habe eigentlich nichts anderes mehr, außer Lockdown-Jogginghose und Aluhut. Was anderes ziehe ich gar nicht mehr an. Ich habe meinen Maulkorb. Wie ist das mit euch? Ach ja, doch, Kleidung wird noch ab und zu gewechselt. Muss man ja. Sag mal, seid ihr auch schon auf Windeln umgestiegen? Weil ich will nicht, dass ich der Einzige bin. So. Hinterher glaubt noch einer, das wäre ein Fetisch oder so. Nee, ich habe mir so einen Stuhl aus Idiocracy bestellt. Die sind echt super. Wo das Klo unten schon drin ist. In dem Sessel. Mhm. Ja. Kackstuhl. Ja, hi Bro, geht's los? Und ja, ich wünschte, das Niveau würde sich jetzt heben mit diesem ersten Artikel, den wir hier haben. Aber wir können ja mal wieder mit Reimen anfangen oder so demnächst. Mit Reimen? Ja, früher habt ihr mal so eine kleine Einleitung gehabt. Hatten wir? Ja, das war Wolfsfinger. Wenn sich jemand was überlegt hat, machen wir eine besondere Einleitung. Wenn sich niemand was überlegt hat, dann sage ich Sonntagabend, 18 Uhr. Das ist wie ein Déjà-vu, das habe ich halt schon mal gesagt. Ja, apropos, bei diesem Beitrag hier hat sich jemand was gedacht. Aber es ist, glaube ich, eher eine Salve mal wieder im Kulturkampf. Mehr als jetzt irgendwie ein aufklärerisches Stück Nachrichten hier bei Zeit Online. Nämlich wird hier mal wieder das so hingestrickt oder behauptet, dass Don Alfonso, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, angeblich irgendwelche Leute hier markiert, wie es in der Überschrift schon heißt, markierte Zielpersonen, um dann seinen Mob an Followern auf diese Leute angeblich drauf zu hetzen. Das System Don Alfonso. Das System Don Alfonso, genau, ja. Ja, irgendwie diese schöne Wortschöpfung, die aber eine Woche lang irgendwie in aller Munde war, die haben sie sich irgendwie verkniffen mittlerweile. Ich weiß auch nicht warum. Hat vorher nicht so gut gefruchtet. Aber die darunterliegende Unterstellung, die ist auf jeden Fall noch am Leben und wird ja auch von solchen Beiträgen hier noch weitergetragen, ja. Fruchtet das denn jetzt? Also das da habe ich auch irgendwie Zweifel drüber gelesen. Ich glaube, dass ein paar Leute reagieren, die üblich Betroffenen oder so, ne, üblichen Verdächtigen. Und den Rest der Leute das recht kalt lässt. Naja, man probiert es halt immer wieder. Ne? Und je mehr solche Artikel du schreibst, desto mehr Artikel gibt es ja auch, die in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel als Zitate einfügen kannst, um dann irgendwelche Wahrheiten da quasi zu erschaffen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und habt ihr den Tweet von Deutschlandfunk gelesen zu dem Thema? Nee. Deutschlandfunk Nachrichten. Prominente NutzerInnen attackieren missliebige Personen mit nicht justiziablen Bemerkungen, zum Beispiel hier auf Twitter, und heizen Shitstorms inklusive Bedrohungen gegen diese an. Das Phänomen beschäftigt nun auch die Kriminalpolizei. Ja. Das Berliner LKA schaut jetzt, ob Don Alfonso irgendwie dafür verantwortlich zu machen ist, dass irgendwer eine Drohung bekommen hat. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen krass, wenn praktisch Politik, Medien und Exekutive sagen, dass man auch mit justiziablen Dingen ins Visier der Kriminalpolizei geraten. Mit nicht justiziablen Dingen meinst du? Ja, das steht ja mit nicht justiziablen Dingen. Das steht da halt, also. Da steht nämlich hier in diesem Artikel auch alles drin. Also, das wird hier haben sie auch beim LKA nachgefragt und so. Das ist dann wahrscheinlich direkt aus diesem Artikel hier entnommen. Manchmal würden sie bestimmte Personen in sozialen Medien kritisieren oder angreifen und damit die Wirkung immens verstärken. Kritisieren. Durch das Kritisieren verstärkt man die Wirkung von sowas und sorgt für Drohungen und sowas. Und was ich sehr Gamergate finde in der Mitteilung vom DLF, ist, nicht selten handelt es sich aber um Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen und Personen aus dem linken Spektrum. Somit habe man es mit einer Praxis zu tun, die häufig in der neurechten Szene zu beobachten sei. Das guck mal, die haben die gleichen Ziele wie Gamergate angeblich. Ist das nicht lustig? Und wo Gamergate doch schon eigentlich gar nicht gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder Frauen unterwegs war, dann vielleicht sind die das auch nicht. Es ist auch schon irgendwo heuchlerisch. Es ist schon echt heuchlerisch, dass hier im Artikel so direkt, wo er anfängt, in der ersten Zeile rot geschrieben, Rainer Meyer steht. So auch da wieder schön den Don Alfonso so gedoxt, weißt du, so mit Namen. Weißt du? Ja, das in dem Sinn, aber ihr versteht ja, was ich meine, weißt du? Dieser das Text weiß ja inzwischen halt davon, dass du, das weiß jeder, aber ja. Das weiß zwar jeder, aber das habe ich ja auch schon mal angemerkt, das möchte ich jetzt auch nochmal wiederholen. Ja. Das ist aus meines Erachtens nach ist das auch dieses Ding, dass du halt möglichst probierst, diesen Namen halt überall immer wieder googelbar zu haben, ne, dass es da immer mit auftaucht und so und dass man das dann auch besser zitieren kann und so bei irgendwelchen Dingen oder die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass wenn dann irgendwo vom Bundestag einer da rein hier an dem, was war dieser Wettbewerb hier für Journalisten irgendwie. Kommt hier auch noch drin vor, in dem Beitrag können wir auch gleich nochmal reinschauen. Ja, Jury oder so, ne? Zeit. Ja, genau, für diesen Medienpreis war das, genau. Ja, genau. Und dieses Zitat, was Mars gerade vorgelesen hat, ist aber auch hier direkt aus diesem Artikel entliehen. Also hier steht das auch so drin, mit diesem von wegen, ja, aber es fällt ja auf mit Frauen und so. Okay. Genau. Ja, die Mittel sind aber auf jeden Fall, dass man hier die Inhalte verheimlicht sozusagen oder eben verschweigt eigentlich, um was es wirklich ging, um welche Themen es da ging und was die einzelnen Leute denn da gemacht haben, dass der Meyer überhaupt einen Artikel drüber schreibt, ne? Das ist ja schon interessant gewesen. Hier gleich der großartigste von allen Sätzen, den wir hier in der Mitte sehen. Diese Menschen, manchmal auch ihre Familien, sind dann teilweise über Jahre hinweg Beschimpfungen, Vergewaltigungs- und Morddrohungen ausgesetzt. Ja. Mutmaßlich ausgehend von den mutmaßlich rechtsextremen Rainer Meyer-Fans. Ja, das ist Top-Journalismus, mutmaßlich, ne? Also. Also genau das meinte ich ja mit Doxing. So, das ist jetzt Klarname und den kennt man schon und das ist auch ein Journalist, also ist das nicht direkt so ein Doxing-Ding, weißt du, so wo du geheim zu haltende Informationen so öffentlich machst, ja? Ja, aber würdest du damit vor einem Gericht stehen und wirst zu dem Richter sagen, also ich glaube sehr stark daran, bittet, die mutmaßlich rechtsextremen Rainer Meyer-Fans mutmaßlich gewesen sind, dann tritt dir der Richter in den Arsch. Ja, noch hoffentlich, aber wer weiß. Mit den entsprechenden Beweise sind ein Werkzeug des Patriarchats, weil, wissen wir ja alle. Ja, und nicht vergessen, ne, die Worte führen ja nicht nur zu Torten, sondern auch zu Taten. Ne. Was ich halt auch sagen will, ist, dass hier sich darüber beschwert wird, dass anonym Leute im Internet einander Nachrichten schreiben. Ja, und das zählt schon hier von den Autoren hier als ganz großes Verbrechen. Und wie kann man das schon so richtig so borderline kriminell? Ja. Mhm. Aber gleichzeitig dann den Klarnamen zu verwenden von der Person, die dann wirklich eben genauso Targeted Harassment erst recht noch bekommen kann, zurück, das ist halt einfach heuchlerisch. So, von daher ist der Artikel generell allein deswegen schon Müll. So. Ja, und dass man sich mal mit dem Betroffenen da oder den man dann anprangert, einfach so zu unterhalten, das war einfach auch nicht so gut drin oder so mit E-Mails haben sie ausgetauscht, ne? Ja, ganz unten in dem Artikel steht drin, dass Rainer Meyer angeblich lange Briefe schreiben würde, aus denen man nicht zitieren dürfte. Ja. Ah ja, wenn ich wieder überlege. Ist ja sein gutes Recht für E-Mail-Korrespondenz, Verschwiegenheit einzufordern. Das ist sein absolutes Recht. Ja, und das würde auch nur selektiv zitiert, von daher ist das schon gar nicht verkehrt. Eben, also das würde ich mir sogar bei öffentlich-rechtlichen oder bei hier so was ist das, genau. Zeit? Würde ich mir das aus auf jeden Fall, sonst, guck mal, sonst machst du vielleicht ein Interview mit denen und dann kommen hinterher Sachen aus dem Zusammenhang gerissen aus deinen E-Mails da rein. Nee. Von wegen. Ja, hier haben sie umgeschrieben, das System Don Alfonso ist zu Schema der Geschichte geworden. Ja. Ja, aber was mich die ganze Zeit beschäftigt, erinnert ihr euch noch an Fatina Kelani? Ja. Und die ist ja für ihren ersten Artikel, wenn Weißsein zur Bürde wird oder wie das hieß, oder zum Nachteil wird, Ich sehe ja von Quattromob, also Quattromilf und Margarete Stokowski und was weiß ich hier noch, ist sie doch eigentlich markiert worden? Und dann wurde sie ganz schön angefeindet von der linken Blase und hat sicher auch unappetitliche Mails bekommen oder Tweets oder könnte ich mir vorstellen, oder? Müsste da nicht auch die Kriminalpolizei? Weil die machen das von früh bis spät. Ne? Also, ach. Und ich, also ich habe ja letzte Woche auch einen Quattro-Mob abgekriegt. Zum Glück hat Schloss dran machen ziemlich viel gebracht, weil die gute Dame, Frau Kuhnke oder wie sie heißt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Du sagst ja nichts. Ja, die hat einen Screenshot gemacht von einem Tweet, wo ich zitiert habe. Das hätte ich vielleicht besser nicht machen sollen, sie zu zitieren. Hätte ich vielleicht auch besser einen Screenshot von machen sollen. Auf jeden Fall habe ich ihr vorgeworfen, dass sie mit ihrem ewigen Gerede über es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und diesen ganzen feindseligen Kram, dass sie damit Extremisten stärkt, weil sie dann darauf zeigen können und sagen können, hier, die labern die ganze Zeit davon und die bauen das hier auf, so einen Zusammenhang und deswegen müssen wir uns jetzt hier auch irgendwie zusammen vorstellen. Und da hat sie einen Screenshot von gemacht und hat den verteilt und ich habe dann Schloss dran gemacht, was ziemlich effektiv war, weil auf dem Screenshot von ihr war mein Twitter-Name nicht zu sehen und deswegen habe ich die Leute dann nicht mehr gefunden und deswegen habe ich nur den ersten 5 Minuten, ich habe nur gemerkt, wie das wieder angefangen hat, genauso wie damals mit dieser anderen Geschichte, wo ich da letztes Jahr meinen Shitstorm hatte, wo ich da lauter Leute hatte, die es einfach nur missverstehen wollten. Und ich habe da ein Schloss dran gemacht und nach einem Tag oder so habe ich das schon da weggemacht, weil dann Ruhe war. Also, das hat nicht so gut geklappt, aber das ist jetzt nur mein Beispiel. Dann habe ich noch direkt ein anderes Beispiel, nämlich mit der Judith Bassert. Die haben sie auch probiert. Die hat ja jetzt ihr Buch, was ich hier schon mehrfach erwähnt habe. Das erscheint ja Ende März. Da geht es ja auch um politische Bildung und diese ganzen Antirassismus, angeblichen Antirassismus und diese Dinge. Und, ja, Judith hat aber auch ordentlich auf die Pauke gehauen. Also, die hat ja auch schon deutliche Statements rausgehauen über die Woche. Also das hat schon Hand und Fuß gehabt und war jetzt auch nicht kein Blatt vor dem Mund genommen. War schon in Ordnung. Ja, auf jeden Fall haben sie von ihr irgendwelche Halbsätze rausgesucht. Irgendwas mit, ich weiß nicht, was sie da geschrieben hatte, aber irgendwas mit Sau, wie war das? Irgendwas, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie nur so ein 3-Worte-Tweet, den sie irgendwie als Reply für irgendwas gemacht hat. Und das haben sie dann aus dem Kontext genommen und wollten sie dann auch direkt wieder hinstellen, so nach dem Motto, ja, hier Schweinerei und Rechtsextremismus. Und ihr kommen sie ja auch schon damit, sie hätte rechte Follower und würde die bedienen wollen oder irgend so ein Blödsinn, genauso wie hier beim Don auch. Wobei die Judith nun wirklich eigentlich so ziemlich jeden AfD oder Identitären oder was weiß ich nicht, was Sympathisanten, der sie da irgendwie anschreibt, erstmal anpault oder so. Eigentlich. Der Don ist ja auch, ich habe auch gelesen, das wäre der wäre ein super AfD-Mitglied und so. Ich habe schon so viele Tweets von ihm gesehen, wo er die AfD rundheraus ablehnt. Das ist einfach Unsinn. Ja, aber das können wir jetzt hier ja auf jeden Fall sehen in diesem Absatz, den wir ja haben. Damit ist das Schema der Geschichte angedeutet, aber wirklich verstehen tut man sie erst, wenn man sich klar macht, wen Rainer Meier nicht mag und wer deswegen Rainer Meier mag. So also einfach funktioniert das anscheinend. Verstehen tut man sie erst. Dafür hätte ich in der Schule eins hinter die Löffel bekommen. Verstehen tut man sie erst. Das ist wirklich. Damit kommen wir zu den Themen, die Rainer Meier beschäftigen, nämlich die linke oder auch in Anführungsstrichen extremistische Szene. Ja, das ist das Linke und Extremismus haben wir noch nie gesehen. Werden wir auch nicht diese Woche erst wieder. Werden wir auch keine Berichte drüber heute in der Sendung haben. Ja, und diese Woche ist wieder das vielleicht, was wir jetzt nicht dabei haben, was viele Leute vielleicht außerhalb von dieser Juli-Blase auch nicht mitgekriegt haben. Da war ja auch so ein bisschen Auseinandersetzung mit diesem einen Herrn von... Ach, das hast du nicht dabei? Der meinte, man irgendwie Jungliberale erschießen. Ja, genau, ja. Das habe ich jetzt eigentlich nicht dabei. Getwittert hat. Ja, das ist dieser rechte Hass im Netz halt. Ne? Gegen die FDP. Ganz schlimm. Genau, und ja, also in Anführungsstrichen extremistische Szene, die Grünen samt der in Anführungsstrichen grünen Moralschickeria, ja, würde ich auch wieder sagen, es trifft es eigentlich ganz gut. Die sogenannte Identitätspolitik und die Cancel Culture, ja, das ist auch nur so genannt, das ist nicht so, dass sie von früh bis spät irgendwie Das ist schon erstaunlich. Es sich sind im da Moment auseinander ja dividieren einiges, wollen. aber nichts davon ist wirklich irgendwie Hand und Fuß auf die Fälle bezogen, ne? Was da jetzt gewesen ist mit denen, Ja, die sich doch, da angeblich. sie konstruieren ja jetzt halt dieses Ding so nach dem Motto, ja, hier, das sind jetzt ja diese Begrifflichkeiten und von denen wissen wir ja, die einzigen Leute, die sich über sowas beschweren können, sind Nazis. Das ist ja allgemein bekannt. So wollen die das hier hindrehen. Ja, es ist so eine Gesinnungsgeschichte halt. Das wird nicht so, es wird so unkonkret gehalten, dass man irgendwie eine Gesinnungsprüfung oder eine Gesinnungsanklage draus machen kann oder so. Und das ist ja wohl auch der Sinn der Sache. Und wenn ich sehe, dass die Staatsanwaltschaft dahinterher sein soll, ist ja noch eine Gesinnungsprüfung. Was soll denn das? Weißt du, du kannst ja gern den Schluss ziehen von, ja, Nazis regen sich über sowas auf, aber du kannst nicht den Umkehrschluss drauf ziehen, dass jeder, der sich drüber aufregt, Nazi ist. Und das tun sie halt und das ist der Fehler. So, das ist genau das Ding. Die bemerken halt, okay, Nazis regen sich halt über sowas auf und da regen sich Leute drüber auf, also sind die Leute Nazis. Ja, aber ich meine, wir hatten das schon so oft. Identitätspolitik, Cancel Culture. Jetzt, das hatte ich jetzt auch nicht mit einsortiert, aber die Linda Teuteberg hatte jetzt vergangene Woche, ich glaube, es war am Mittwoch, hatte sie auf Facebook ein Interview mit einem Politikwissenschaftler, war das, glaube ich. Und das trug den Titel Identitätspolitik zur Systemfrage, war, glaube ich, der Titel. Und das war ein sehr, sehr gutes Gespräch auf jeden Fall, wo auch ganz viele Sachen angesprochen worden sind, über die wir uns ja auch ständig unterhalten. Inklusive Zitat von hier dem Gramsci und seiner kulturellen Hegemonie und diesen ganzen Dingen, ne? Also. Ja, und Cancel Culture war ja auch schon mal großes Titel in diesem Magazin von der Naumann Stiftung. Ist also auch ein Punkt, der auf jeden Fall viele Leute umtreibt, auch außerhalb vom Rechtsextremismus, nämlich im liberalen Bereich, weil das ja auch ein Thema ist, was da meines Erachtens nach auch absolut hingehört, wo man sich eigentlich von früh bis spät drüber unterhalten sollte und wo man sich eigentlich viel mehr drüber unterhalten sollte, als über die Worte führen zu Taten oder irgendwelchen Bullshit-Krempel, den man nicht zu Ende gedacht hat, mit welchem sich da manche FDP-Bundestagsabgeordnete hinstellen und ihre Reden drüber schwingen. Ja, auf jeden Fall wichtig sind eben auch die Zwangsgebühren in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch ganz furchtbar, ne? Also über öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann man sich ja auch nur aufregen, wenn man Turbo-Nazi ist. Des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Relotius-Medien in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch, ne, Klaas Relotius hat es ja nie gegeben, der hat ja auch nicht an allen möglichen Blättern da seine ausgedachten Geschichten verkauft, die sie ihm abgekauft haben, weil sie halt in deren Voreingenommenheit reingespielt haben und denen das bestätigt hatten, was sie halt von der Welt sowieso schon gedacht haben, weswegen sie ihn mit Preisen überhäuft haben. Wusstest du nicht, dass das ein Inside-Job war? Der war Gamergater und hat das gemacht, um die Medien anzuschmieren. Warte ab, in 10 Jahren steht das so in den Geschichtsbüchern. Kann sein, ja, ist nicht auszuschließen. Was sie in der Zeit in den Kommentaren aber auch hergezogen haben über die Welt, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Was alle Ja. Nazis wären in den Kommentaren bei der Welt oder so, das ist doch auch Blödsinn. Das stimmt doch gar nicht so, glaube ich. Ja, auf jeden Fall medial verordnetes Mitläufertum und Klatschanweisungen, ja. So ist es gegeben, ne? Die So wie letzte Instanz, Hust, in Hust. Anführungsstrichen staatlich finanzierte NGOs und deren Propaganda, ja. Deutlich. Ja. Guckt euch Weltraumaffen an. Jede Woche haben wir eigentlich immer staatlich finanzierte NGOs und deren Propaganda mit dabei. Ich sag nur irgendwelche Wörterbücher, wie man zu berichten hat über Migration. Aber das ist natürlich keine Propaganda, wenn man den Leuten in den Medien sagt, wie sie bitte berichten sollen. Bauchschmerzen machen ihm aufgrund der in Anführungsstrichen Reichshauptslum in Klammern Nein, Berlin. außerdem, du hast falsch Außerdem, gelesen, okay. Bauchschmerzen machen ihm außerdem der Reichshauptslum. Ja, in dem in Anführungsstrichen kulturmarxistische Merkel-Partys, dazwischen wurde was ausgelassen. Ja, würde mich mal interessieren, was. Das hat er sicherlich ein bisschen eingeordnet. Und dann an, in Klammern, Kulturmarxismus ist ein antisemitischer Kampfbegriff der rechtspopulistischen Alt-Right-Bewegung. Ja, ja, die haben den erfunden, ne, in 2012. Ich sag doch nicht, ich meine, mit den NGOs, das ist ja eher das Problem, dass die, was soll ich sagen, weiß nicht, sag ich gleich nochmal. Okay. Everything is Gamergate. Everything is alright. Alright. Everything is Trump and you have to point it all out. Ja. Also, dass sie als Zivilgesellschaft gesehen werden und ja, als, wie soll man sagen, als Vertreter der Gesamtgesellschaft, und das ist ja nicht richtig, ne? Nee. Ja, weißt du was? Dieses Ding mit der Zivilgesellschaft und dass sie sich da einmischen soll und die Kultur beeinflussen und so, weißt du, wer darüber geschrieben hat? Ne? Hm? Weißt du, wer das explizit so formuliert hat mit diesem Begriff auch? Stalin? Nee, nee, aber dieser Gramsci, der mit dem Kulturmarxismus, der ist damit nämlich angekommen, mit der Zivilgesellschaft. Ja, das passt. Ja. Folgerichtlich macht er sich Gedanken über Migration, die er in Anführungsstrichen demografisch und sexuell, was auch immer das, ja, keine Ahnung, für völlig aus dem Ruder gelaufen. Köln sein, so. Könnte ich mir vorstellen. Sein, ja. Enthält Befürworter von Angela Merkels Migrationspolitik. Und über die Befürworter, ja, okay. Um dieser das Handwerk zu legen, zeigte Meyer 2018 damals noch bei der FAZ Fotos von schwarzen Männern, die sich im Görlitzer Park aufhielten, wo sie nach seinen Mutmaßungen Drogen verkauften. Ja, das waren nur seine Mutmaßungen. Ja, ja, aber das haben wir jetzt schon gehört. Mutmaßungen sind ja guter Journalismus, glaube ich. Aber ne? Meyer möchte in Merkels Migrationspolitik das Handwerk legen? Das ist so gar nicht sein Anspruch. Das ist doch Blödsinn. Ja, das ist einfach ein Überdeutscher. Deswegen redet er ja auch die Hälfte in seinen Tweets davon, dass er jetzt nach Italien auswandert oder dass er da ständig ist oder so. Ne? Das liegt bestimmt nur daran, ja, dass er halt so unglaublich deutscher, extrem deutscher ist. Gott, das ist ja so, Kartoffeln oder so. Das ist ja so unsagbar, also der Artikel ist so unsagbar dumm und naiv. Das hier skizzierte Themen. Nee, naiv ist der nicht. Das glaube ich nicht, nee. Das hier skizzierte Themenset und seine Signalwörter sind anschlussfähig für das rechtspopulistische bis rechtsextreme Erzählungen. Sie funktionieren wie Codes, über deren Nennung man sich im Internet eine ganz bestimmte Klientel aufbaut. Ja, und das ist doch nicht naiv. Das ist Schmiererei. Medien. Das ist Kulturkampf, das meine ich ja. Das ist eine Salbe im Kulturkampf. Das ist Verengen vom Diskurs. Das ist wieder dieses Ding, dass man sagt so, ja. Das ist aber nicht in jeder Subkultur so, dass du halt das rechtspopulistisch bis rechtsextrem einfach austauschst. Und dann kannst du das über alle sagen. Weil das ist ja so. Die Star Wars Fans mit ihrem Themenset und den Signalwörtern sind für Sci-Fi und bla Fantasy Leute anschlussfähig. Das ist so, sie funktionieren über Codes, ja. R2D2. Das ist ein Allgemeinplatz. Ja, aber diese Verknüpfung mit dem Extremismus, das ist genau das gleiche Argument, wie wenn du irgend so einen Hirni da hast, der von rechts, der irgendwie meint, ja, weil irgendwelche Leute Genderkrempel vollkommen aufweichen oder so, ist jetzt jeder, der homosexuell ist, steckt mit unter der Decke und es ist das Lobo-Homo-Regime oder weiß ich nicht was. Das ist das Level hier von dem Quatsch. Selbst aber sie schreibt auch, dass er alles nicht macht und kommt dann zu dem Schluss, trotzdem scheinen seine Fans ganz genau zu wissen, welche Räume er beschwört. Wenn er schreibt, wie er schreibt. Ja, wie er schreibt. Und sie schreibt, hätte man sagen können, was er denn schreibt, dass das irgendwie angeblich so, ne? Ja, sie hat ja schon irgendwas zitiert, was ihr passt. Na, also. Ja, sie hat das unter Schlagwörtern zusammengefasst. Aber scheinen seine Fans ganz genau zu wissen, welche echten Räume er beschwört. Es ist Dämonisierung. Also das könnte im Stürmer so stehen. Ja, und die Erscheinung oder den Eindruck. Mag irgendeinen Blödsinn schreiben, aber die Leute, die Tucholsky lesen, wissen ganz genau, welche Echoräume er beschwört, wenn er schreibt, wie er schreibt. Ja, und ich sag nur, dass den Artikel von Don über die Sache mit der Kelani, ist sie so? Ja. Ja, okay. das war überschrieben mit Angriff auf die Pressefreiheit. Da haben sie sich ja halt tierisch drüber aufgeregt und drüber lustig gemacht, irgendwie so halbironisch oder so. Aber wenn ich mir diesen Krempel hier durchlese, ne, wo wieder alles mit allem vermengt wird und dann irgendwie gesagt wird, ja, ne, ja, wenn er schreibt, wie er schreibt, ne, und die Echoräume, die er beschwört und die Wörter, die er benutzt und also wenn das kein Angriff auf die Pressefreiheit ist, diesen ganzen Krempel hier wieder vorzufischen und irgendwie zu sagen, so, ja, übrigens, jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt und die problematisiert und unsere hier gleich aufgezählten Einzelpersonen kritisiert, ist übrigens jemand, der das Vierte Reich gerne haben möchte, beziehungsweise ist ein Zauberer, der ohne das Vierte Reich haben zu wollen, das Vierte Reich haben will, oder weiß ich nicht, wie, was für ein 5D-Schach das hier sein soll. Also, wenn das kein Angriff auf die Pressefreiheit ist, dann weiß ich auch nicht. Und was ja auch nicht außer Acht zu lassen ist, ist, dass dieser Weg, diese Argumentation, jemand schreibt was und dann bekommt jemand eine Drohung, dass da überhaupt noch keine Failsafe-Mechanik für False Flags drin ist. Also, wenn jetzt hier wirklich die Kriminalpolizei irgendwie ermitteln würde und würde sagen, und dann gäbe es eine Gesetzesänderung, dann wären Tür und Tor offen für Leute, sich einen Wegwerf-Account zu machen und zu schreiben, du böse, piep, piep, piep, gehörst mal, piep, piep, piep, piep, piep. Ja. Und dann kann man das selber erzeugen. Dann kann man sagen, ja, guck, irgendwer hat hier mein Buch rezensiert und hat nur geschrieben, er fand es ganz nett und jetzt werde ich bedroht. Nee, das funktioniert doch alles nicht. Das ist doch unsinnig. Der Zusammenhang, ne? Die wissen nicht, wie Twitter oder wie das Internet funktioniert, glaube ich. Die wissen, die glauben nicht, dass diese guten, netten Leute, die sich doch nur für das Zusammenleben alle einsetzen, dass die halt zu solchen Mitteln greifen würden. Aber wir wissen das, weil wir haben es in Aktion gesehen von 2014 an. Ja. Die benutzen solche Taktiken. Phänomenologisch könnte man ihn dem soziologischen Begriff der rohen Bürgerlichkeit in Klammern Wilhelm Heidmeier zuordnen. Diese, das ist aber auch irgendwie voll abgehoben. Ja, totaler Quatsch ist das. Diese ergibt sich aber sich darüber beschweren, wenn Leute Kulturmarxismus sagen oder was. Und selber sich auch irgendwelche Bullshit aus den Fingern saugen, den man Leuten vorwerfen kann, dass es ja alles nur geplant ist und Teil von Kampagne rohe Bürgerlichkeit. Rohe Bürgerlichkeit. Ah, der Mann hat auch den Begriff und das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit entwickelt. Kommt ja. Das bekannt vor? Nice, ja. Und überall in seinen Sachen ist das rechte Spektrum recht deutlich vertreten. Also, wenn jemand den zitiert, braucht man eigentlich fast nicht mehr weiterlesen, glaube ich. Ja. Wir machen es trotzdem. Diese ergibt sich aus dem Zusammenspiel von latter Stilfassade, vornehm rabiater Rhetorik, wer kennt sie nicht, sowie autoritären, aggressiven Haltungen, irgendwas ausgelassen. Punkt. Dazu zählen unter anderem ihre Verachtung von schwachen Gruppen. Ja, das verachtet der Don auf jeden Fall. Also, oh Mann. Und ihre Betonung von Konkurrenz. Ja, weil er immer von Adel redet oder was, ja. Ja, aber der wirft den Leuten auch pausenlos vor, sie kümmern sich nicht um die Audianer und die ganzen Leute da, weil sich in Ingolstadt und weiß ich nicht wie. Aber das ist natürlich wieder, ja, die sind wahrscheinlich auch männlich und privilegiert oder so. Das wäre auch zu differenziert, finde ich. Ja. Das kannst du dem Artikel nicht abverlangen, der ist so schon lang geworden. Ne? Und Eigenverantwortung. Ja, Betonung von Konkurrenz und Eigenverantwortung, das ist ja auch, ne, das ist ja sowieso, oh, ist das rechts, ne, also, das ist ja total rechts. Ja. Heute doch schon. Ja. Eigenverantwortung, ja, vor allen Dingen. Hm. Ne? Wer kennt's nicht? Weiß man mit Grundeinkommen, ne, vom Staat. Kennzeichnend sei außerdem, dass sie verdeckt daherkomme. Ja, das ist auch kennzeichnend, hm, genau, ja. Aber ganz im Gegensatz zu diesem linken Kulturkampf und der Hegemonie, ne, die kommt nicht verdeckt daher. Was für eine Verschwörungstheorie hat und sagt dann, dass das verdeckt wird, das ist noch ein zusätzlicher Beweis, ne? Das ja, ist da schon genau. Ganz schön tief drin, ne? Ja, ja, das ist. Der Glüte-Aluhut bald. Das ist Red Pill, ne? Ist das. Ja. Hier werden die roten Pillen verteilt. In der Zeit. Viel öffentlichen Einfluss hat in Institutionen, Clubs und Medien, also auf das öffentliche Klima. Ja, so genau. Mit anderen Worten, Kulturwachstum ist eine böse Verschwörungstheorie, aber die rechte Hegemonie ist eine wirklich wahre Verschwörung. Nehmt euch in Acht. Oder was? Nur zu den Menschen, die in die skizzierte Mechanik hineingeraten, die beleidigt, bedroht oder gar in Anführungsstrichen besucht worden sind, ja, wurde Don auch schon. Zuerst mal sind die kritisiert worden, ne? Ja, nachdem sie von Meyer kommentiert oder kritisiert wurden, ja. Mit diesem Text habe ich mit folgenden Personen gesprochen, die allesamt Erfahrungen damit gemacht haben. Laura Dornheim, ja, in Klammern Politikerin die Grünen, da hätte ich noch einiges mehr dazu hinzuzufügen. In Klammern früher Piratenpartei, in Klammern Sprecherin für diese EO GmbH, in Klammern, die hier diesen Adblock Plus gemacht hat, in Klammern, mit der sich der Pallenberg ja damals auch angelegt hat, über die komischen Praktiken, die da so gefahren sind. Anna-Mareike Kruse, in Klammern, Leitung Zentrales Social Media Management im RWB, die auch, glaube ich, an diesem Fappygate da damals beteiligt war, was gegen den Pallenberg ging. Saman Mahdi, die kannte ich noch nicht, in Klammern, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Politikerin. Nee, Mitarbeiter, glaube ich. Der ist ausnahmsweise ein Mann. Okay, Mitarbeiter der Politikerin Margarete Bause, die Grünen, das ist vielleicht einer aus von diesem letzten Artikel da. Auch einer, der halt was gesagt hat, was man unmöglich so stehen lassen kann, aber ich weiß nicht mehr genau, was. Sie will einer, schick, in Klammern, halt Autorin von Büchern, in Klammern, die die allen möglichen Leuten sich wie die Axt im Walde verhalten und Leute anpaulen. Aber natürlich, ja, sie ist nur ein Opfer. Sie ist nur ein kleines Opfer. Julia auf Schramm, in Klammern, Fall. Politikerin, Autorin, in Klammern, Piratenpartei, in Klammern, Doppelmoral, in Klammern, Marxistin. Also sich selbst auch so beschreibende Marxistin. In Klammern 500 Euro Designertasche. Handtasche, genau. In Klammern, nur weil ich Marxistin bin, muss ich doch nicht scheiße aussehen. Zitat. Oder war Sozialistin, yes. Ich weiß es nicht mehr, aber läuft eh hinaus. Aber sie macht gerne früh morgens auf Wiesen Videos. Aber sieht man denn scheiße aus, wenn man so eine Tasche nicht hat oder was? Keine Ahnung. Da musst du mal drüber nachdenken. Ja, da ging es, glaube ich, auch, um ihr, nicht um die Tasche selber, sondern, glaube ich, ganz generell auch um ihr Schminken oder so. Da ging es, glaube ich, auch drum, aber egal. Natascha Strobel, in Klammern Rechtsextremismus-Experte, in Klammern nein. In Klammern. In Klammern, selbsternannte Rechtsextremismus, ja, in Klammern, könnten wir durchgehen lassen. Linksextremistin würde ich da hinschreiben. Und da kommen wir auch noch gleich noch zu. Da habe ich nämlich noch was zu heute. Außerdem sprach ich mit der Historikerin Marion Detjen, die dem feministischen Autorinnenkollektiv 10 vor 8 angehört, einem ehemaligen FAZ-Blog, das inzwischen 10 nach 8 heißt. Und weil es halt online veröffentlicht wird, dessen Autorin wurden regelmäßig von Meyer attackiert. In Klammern, Giftnattern, dumm, dreiste Art, minder beschäftigt, minder kompetente Berlinerinnen. Sind immer Meyer, ja, es ist, für mich. Oh Gott, oh Gott. Das Koriander, ist so Medienverkäuferin. Korea an die Medienverkäuferin, was auch immer das bedeuten soll. Ja. Medienverkäufer an die Medienverkäufer, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall rühmte sich Meyer wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Genannten bei der FAZ rauszukicken. Ja, genau, das hat er nämlich. Aber wie hat denn das denn wohl geschafft? Er ist reingegangen, hat die Hose runtergelassen und gesagt, ich bin ein Mann oder was? Jetzt schmeißt die mal raus, die alten Tanten. Genau. Nee. Die haben sich nämlich lauter Scheiße da geleistet bei der FAZ und mussten da deswegen gehen. Und das war ja dieses Ding, wo fast die Grobi Fahrrad da auch für die FAZ geschrieben hätte. Für die FAZ, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ehemals konservatives, ja, so eins der konservativsten Blätter. Von mutmaßlich durch Meyer ausgelösten rechten Shitstorms der Androhung betroffen waren außerdem Anne Helm, in Klammern Politikerin Die Linke, ja, in Klammern auch ehemals Piratenpartei, in Klammern Bomber Harris, do it again, ja, genau, und das war diese ganze Geschichte, genau, und so ist Don Alfonso damals bei mir auch auf dem Schirm erschienen, weil er nämlich da maßgeblich über die Piratenpartei damals geschrieben hatte und diese linken Aktivisten da drin, und da ist mir auch das erste Mal aufgefallen, wie irre die sind. Und dann hast du diese Codes gelernt, oder was? Nee, aber der hat da damals zur Aufklärung beigetragen und damals haben die natürlich schon gehasst dafür und seitdem haben die eine Rechnung offen mit ihm und es werden immer nur mehr Leute, die mit ihnen eine Rechnung offen haben. Das ist die Realität. Für was ist jetzt zur Aufklärung beitragen ein Code? Wir müssen nach Polen. Dabei scheint Meyers Schema folgende Kriterien zu beinhalten, die in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können. Weiblich, migrantischer Background, dem linken Spektrum zuzuordnen, für staatlich finanzierte Projekte oder Institutionen tätig. Ja, bekannt als Menschen, die man kritisieren muss. Auch bekannt als Menschen, die jede Menge Einfluss haben. Auch bekannt als, ich dachte, wir sollen nach oben punchen und nicht nach unten. Power and Prejudice. Mann. Ja, aber da sieht man nämlich mal, ne, da könnt ihr jetzt euren Scheiß einfügen, den ihr hier oben geschrieben habt. Wie war das nochmal? Wirklich verstehen tut man es erst, wenn man sich klar macht, wen jetzt hier nicht Meier, sondern die Zeit oder diese Aktivistin nicht mögen und wer deswegen die Zeit oder die Aktivistin mögen. Ne, das könnte er dann da einsetzen. Wenn da jetzt gar nichts dran sein sollte, sondern die Staatsanwaltschaft guckt danach und die findet gar nicht so richtig. Ist das dann nicht üble Nachrede auch? Nee, weil sie ja fünfmal hingeschrieben haben, mutmaßlich. Ach so. Und also deswegen, es ist halt Kulturkampf, es ist halt, wir schmeißen mit Dreck und gucken, was kleben bleibt. Ich hatte heute mal mit einer Einladung geschmissen und geguckt, was kleben bleibt, aber der Gast, den ich einladen wollte, hat gesagt, er muss noch mit seinen Anwälten telefonieren. Er hat keine Zeit, heute zu den Weltraumaffen zu kommen. Okay. Ich weiß nicht, warum mir das gerade eingefallen ist, aber ich dachte, ich sag's mal. Ist das wegen unseren antirassistischen Ansichten? Das kann sein. Weil ich habe die nicht. Ich denke, vielleicht war das auch ein Code für irgendwas. Bin ich nicht verstanden. Anwälte? Du musst dich für Geld ausgeben oder so, ne? Nee, ich glaube eher, in dem Fall glaube ich eher für Geld einnehmen. Die häufig in den sozialen Netzwerken publizieren, manche von ihnen keineswegs alle, kultivieren dabei einen zugespitzten Ton. Ja, oder sie sind komplette Extremisten. Manche, aber nicht alle, aber alle von denen, die genannt worden sind. Also, den pflegt auch Meyer, ohne dass er dabei explizit zu irgendwelchen Handlungen gegen die von ihm genannten Personen aufrufen würde. Ganz im Gegensatz zu den von ihm genannten Personen. Er kritisiert sie, die sozusagen dem gegnerischen politischen Lager angehören, teilweise sehr polemisch. Oh mein Gott, das machen die aber nicht, nee. Da muss doch die Genfer Konvention greifen. Oh Gott, er benutzt sprachliche Mittel. Und das ist zunächst völlig legal. Darauf haben auch andere journalistischen Karrieren aufgebaut. Nur zunächst. Das ist so geil. Doch offenbar fühlen sich die Menschen nach Lektüre von Meyers Texten regelmäßig dazu veranlasst, andere zu bedrohen. Ja, toll. Ja, total logisch, der Zusammenhang. Zwei Beispiele. Im Juni 2020 wurde die von Politikwissenschaftlerin Natascha Strohl von ARD-Magazin Panorama gebeten, Sympathiebekündigungen des Social-Media-Leiters der Bundeswehr für die rechtsextreme Identitäre-Bewegung einzuordnen. Nein, sondern die wurde gebeten, das, was man gerne haben wollte, gerne zu sagen und das bitte als Expertin dann, so wie sie hingestellt wurde. Diese Sympathiebekundungen, die, von denen ihr hier redet, das ist ja gerade der Knackpunkt, ob das überhaupt solche waren. Und da widersprechen die Leute halt eben. So, und der Hammer kommt jetzt. Unter anderem wurde sie gefragt, ob sie ein Like unter einem rechten Posting als Bekenntnis werte, was sie bejahte. Daraufhin, so Strobe, sei sie von Accounts mit dem rechten aus dem rechten Spektrum in den sozialen Medien attackiert worden. Unerträglich seien die Attacken erst geworden, als Meyer auf Welt.de einen Text veröffentlichte, in dem er behauptete, Strobe sei anders als von ARD dargestellt keine Expertin, sondern vielmehr eine Aktivistin, die bei linksextremen Vereinigungen auftritt. Hey, so, und da könnt ihr euren Scheiß-Konjunktiv nämlich rausstreichen. Das ist nämlich nicht auf Tretee, sondern die ist eine Aktivistin, Punkt, die bei linksextremen Vereinigungen auftritt, Punkt. Das tut sie nämlich und das werden wir auch gleich noch sehen. Dazu habe ich einen entsprechenden... Aber ist es immer noch, oder was? Ja, macht die immer noch, ganz offen. Super. Nach der Veröffentlichung des Textes hatte sie im Sekundentakt Beleidigung und Bedrohung erreicht, berichtete Strobel. Ihr Twitter-Account sei schlagartig unbenutzbar gewesen. Sie habe tagelang nichts anderes getan, als Nachrichten zu blockieren und Screenshots zu erstellen. Ja, aber dafür, ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie die dann zur Anzeige gebracht hat mit diesen Screenshots, aber ich habe nicht viele davon gesehen. Und die Sachen, die ich gesehen habe, wo ich von außen gehen kann, dass es die heftigsten waren, das war diese Geschichte, wo einer ihr gesagt hat, dass ja, wenn ihre Kinder in die Schule gehen, die da vielleicht mal jemand damit konfrontieren würde, irgendwie, mit was ihre Mutter so macht. Das war ja dieses Ding, wo sie irgendwie gemeint hat, das wäre Bedrohung gegen ihre Kinder gewesen. Grüße gehen raus an Rudi aus Buddeln. Nach kurzer Zeit hätten die Drohungen auch ihre Kinder und ihren verstorbenen Vater betroffen, der ausgebuddelt und Strobel vor die Tür gelegt werden sollte. Ja, wer auch immer da Öl ins Feuer gießen wollte. Das war irgendein Drachenlord, Heini. Deswegen habe ich ja gerade das Meme angesprochen, Rudi aus Buddeln. Das ist irgendein Drachenlord, Heini, der ihr... Die sollen doch das Internet nicht benutzen, wenn sie es nicht verstehen. Ja, ach, ich verstehe das ja auch. Ich verstehe das ja auch, dass sich das nicht gut anfühlt oder so. Ich kann es auch verstehen, wenn die Leute sich ein Schloss an ihren Account dann machen, wenn die Leute sie da anschreiben. Aber was ich halt absolut nicht verstehen kann, ist, wie man hinterher in der Zeit einen Artikel schreibt und diese Leute komplett entschuldigt und dann irgendwo ein Konjunktiv einführt, wo überhaupt keiner hingehört, weil es einfach eine Tatsache ist, dass diese Dame vor linksextremen Vereinigungen auftritt. Ja, könnte höchstens noch sein, dass sie das nicht weiß, wirklich, deswegen Konjunktiv schreibt, aber ja. Das wäre dann noch schlimmer eigentlich. Das klingt halt eine Autorin veröffentlicht, fotografiert und veröffentlicht. Das zweite Beispiel betrifft die Sibylle Schick, die sich teilweise sehr pointiert. Sehr pointiert. Ja, wie heißt ihr komisches Buch? Kartoffel, dies, das, jenes, irgendwas mit Kartoffel. Das soll so ein Meier dann nicht triggern, oder was? Meine Güte. Aber wie kann denn die pointiert sein? Aber Meier kriegt es recht, nicht pointiert zu sein, oder was? Das ist so ein bisschen. Diese Leute, Sibyl hat doch auch Follower, oder? Die haben mir doch ein Tablet gekauft oder ein Laptop und alles Mögliche. Ihre Fähigkeit, Leid zu empfinden, ist einfach größer. Verstehst du? Sowas muss es sein in der Art. Als Cis-Männer werden Männer bezeichnet, deren Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht. Nein. Da habe ich die Tage einen schönen Tweet zugelesen. Die Leute, die irgendwie Männlein, Weiblein bestreiten, wollen jetzt eine neues Binary aufstellen. Cis und Trans. Fand ich auch interessant. Ist ja eigentlich auch ein Binary. Kannst nur eins sagen. Ja, schon, aber Cis braucht man eigentlich nicht, ne? Nö. Naja, aber das ist doch dann, da haben sie ja wieder unendliche Varianz bei Trans. Von daher ist es ja kein Binary. Naja, aber das reden sie bei männlich und weiblich ja auch dazu. Trotzdem müssen diese schädlichen Stereotype ja geschliffen werden, offensichtlich. Ich verstehe es nicht ganz, aber das ist oft so bei denen. Nee, das ist ja eigentlich auch so bei männlich und weiblich. Du hast halt männlich, das ist ein Ding, ne? Das ist das Privilegiending, und dann hast du weiblich, das ist die vollkommene Vielfalt natürlich. Ja. Cis ist ein Kampfbegriff, der auch in der linksextremen Szene immer häufiger gebraucht wird. Ja. Ja, und dann schreiben sie, ihre Adresse wäre veröffentlicht worden und so weiter und so fort, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was ich hier mit Martin Sellner, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat oder so. Ich will es auch nicht ausschließen, weil... Das muss ich auch ehrlich gesagt mal sagen. Also ich meine, diese ganze Scheiße da damals mit dieser, hab ich ja schon ein paar Mal drüber hier abgekotzt, komischen Reconquista Germanica Server, also dass da irgendwelche Kampagnen gefahren worden sind, eventuell auch gegen Sibylle Schick oder so, kann ich mir gut vorstellen, weil auf jeden Fall wurden da ja irgendwelche Kampagnen gefahren. Und ja, das ist natürlich hier so ein Kram, was man den Leuten dann ein bisschen alle Zeit noch auftischen kann, und da kann ich dann auch leider da nichts zu eurer Verteidigung dazu sagen. Also tut mir leid. Nee, wer sowas schickt, ist ein Arschloch. Das ist ja mal von vornherein klar. Und wenn er das aus politischen Gründen schickt, ist er ein extremistisches Arschloch. Man kann die Leute ja auch freundlich darauf hinweisen, dass sie Unrecht haben. Das ist manchmal viel schmerzhafter, als irgend so einen Kackdreck zu schreiben. Ja, genau. Und ich meine, man sieht es ja hier auch. Diese Zitate, die sie gebracht haben von Rainer Meyer, diese ganzen wunderschönen Wortschöpfungen, da scheint die ja auch ganz schön zu wurmen. Die Mechanik, die den beschriebenen Vorgängen zu liegen scheint, besteht im Wesentlichen aus drei Gliedern, aus dem Autor Meyer selbst, aus einem anerkannten Medium, das seine Plattform ist, die Welt, und aus einer Followerschaft, die zu Hasskriminalität im Internet bereit ist. Ja, da haben sie kein Konjunktiv jetzt verwendet, ne? Interessant, ne? Ja. Dass da kein Konjunktiv ist und dass auch seine gesamte Followerschaft offensichtlich zu Hass. Also hier wird ja nicht gesagt, und ein kleiner Prozentsatz seiner Followerschaft ist eventuell mutmaßlich zu Hasskriminalität bereit. Der Satz ist hier wird das als Fakt durchgezogen. Ja. Und der Hinweis natürlich auf die Plattform ist nichts weiteres als ein weiterer Versuch, den Poschardt weich zu kochen. Ich hoffe, der ist noch ewig bei denen vorne dran und ist noch ewig nicht weich gekocht. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch, dass sie das nicht irgendwie, aber das ist ja eigentlich auch so ein Replay von der 68er-Bewegung, ne? Also dieses Ding mit Springer, bla bla, was sie jetzt da wieder überall durchziehen, das ist ja so ein ewiges Ding bei den Linken, ewiges rotes Tuch, und ich hoffe, die wissen da auch beim Axel Springer, und es ist ja auch nicht alles gut und schön, was Axel Springer macht, wir haben es ja auch schon öfter kritisiert. Das letzte Ding, was ich mir noch irgendwie mich noch dran erinnern kann, war dieser Artikel, den sie da nicht gekennzeichnet hatten, wo da jemand, der irgendwie so eine Öko-Beraterfirma irgendwie hat, irgendwie so einen Artikel geschrieben hat, wo das nicht kenntlich gemacht wurde, dass da jemand irgendwas kritisiert, wo er selber dann halt Geld dran verdient oder so. Also, ja, klar, die sind auch, das ist auch keine Heiligen. Das ist auch immer noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was sicherlich auch irgendwelche Dinge tut, die, um Geld zu verdienen, die presseethisch eventuell nicht ganz astrein sind. Und der Poschardt hat auch schon ein paar Mal Sachen geschrieben, wo ich mir die Hand vor die Stirn geschlagen habe. Aber so ist das nun mal. Und da kann man dann drüber reden und gut ist. Aber bei denen habe ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass sie dann morgen zum großen Feldzug blasen, um irgendwie die Gesellschaft umzupolen oder so, wegen irgendwelchen politischen Utopien, die da irgendwie nachgejagt werden, auf irgendwelche Leute da dann loszugehen, was ihr dem ja hier natürlich unterstellt, aber in Wahrheit ist das ja das, was ihr selber macht, und das ist ja auch diese ewige Projektion von den Social Justice Warriors, dass es immer die anderen sind, die genau diese Sachen tun, die man selber macht. Exakt so beschreibt es der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Ach, guck. Ja, in Klammern. Ne? Ja, in Klammern, aber die Antonio-Stiftung, genau. Es gebe die Tendenz, dass jemand, der öffentlich renommiert sei, vorangehe und die Zielperson aussuche, auf die sich dann Rechtsradikale stürzen. Ja, das ist auch eine absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Also, Amadeo-Antonio-Stiftung, ne? Öffentlich renommiert, ja. Da gibt es die Tendenz, dass so Leute, die öffentlich renommiert sind, politische Bildung machen oder so, irgendwelche Leute verleumden oder so, auf Beltauer News oder irgendwelche Dinge. Die markieren praktisch. Ja, wollte ich auch sagen. Gibt's das? Mal richtig gehend, ne? Fehlt nur noch der Zick, oder? Dann haben wir sie alle wieder, die heiligen drei Könige von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Nee, jetzt geht es nur um die Frau Steinbach, der hier vorgeworfen wird, dass sie am Tod von Walter Lübcke schuld wäre. Ein Zusammenhang zwischen Steinbachs Tweet und dem Mord ist nicht belegt. Steinbach selbst sagt, sie sei für die Kommentare ihrer Follower nicht verantwortlich. Ja, guck an. Ja, bist du für die Leserbriefe an die Zeit alle verantwortlich, Mädchen? Ja, aber ich denke jedenfalls auch, also was mir jetzt gerade noch einfällt, eben zu der Nennung von der Welt. Ich glaube, das ist auch wieder ein Fall für Wikipedia, ne? Also du schreibst dir bla bla bla, die Welt kümmert sich nicht drum, ist direkt wieder ein schöner Artikel, den du im Wikipedia-Eintrag über die Welt verlinken kannst und sagen kannst, hier, da ist ein Beleg für die rechtsextremistische Welt oder keine Ahnung. Lelek und Belek. Ja, und hier haben wir jetzt die Dame vom Staatsschutz im Landeskriminalamt Berlin. Dort stellvertretende Leiterin des Dezernats für Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Sie bestätigt, dass ihrer Behörde das beschriebene Phänomen bekannt sei. Wenn Personen, die im Internet zu einer gewissen Prominenz gebracht haben und über viele Follower verfügen, bestimmte andere Personen in den sozialen Medien kritisieren oder auch angreifen, kann die Wirkung dadurch immens verstärkt werden, dass ihre Follower die markierte Person mit ihrem sogenannten Shitstorm überziehen. Grundsätzlich könne es jeden treffen, nicht selten handelt es sich, aber es kann jeden treffen, ach so. Nicht nur bestimmte Personen oder was, jeden. Oder ist jeder jetzt eine bestimmte Person? Nicht selten handelt es sich um Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen oder Personen aus dem linken Spektrum. Folgerichtig habe man es mit einer Praxis zu tun, die häufig in der neurechten Szene zu beobachten sei. Citation needed. Unsere Fallzahlen zur Hasskriminalität im Internet im Land Berlin verzeichnen ebenfalls überwiegend rechte Vorfälle. Ja, wahrscheinlich. Ja, warum wohl? Ja, genau, warum wohl, ja. Weil wenn mich jemand einen Neonazi nennt, ist das für Twitter völlig in Ordnung, deshalb. Ja, und wer regiert in Berlin, ne? Wer sagt denen, wo sie nachzuschauen haben, was sie da zu machen haben? Oh, jetzt kommt wieder die Geschichte, so und so viel haben das retweetet, so und so viel haben Martin Sellner retweetet. Das erklärt, warum Meyers Tweets zu rechten Hasswellen geführt haben. Das ist aber auch schon wieder kein Konjunktiv. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, das so zu schreiben? Ich würde mir das irgendwie verkneifen, das so zu schreiben. Ich würde da schon mutmaßlich vielleicht oder so. Eine aktuelle Untersuchung des Volksverpetzers. Also, ich weiß, dass die Zeit sich auf sowas bezieht, ne? Ja, es ist, ja. Unsere Qualitätsfähigkeit. Ich erinnere nur daran, dass der RBB uns gesagt hat, dass We Hunted the Mammoth eine zitierfähige Quelle für Journalisten zu Gamergate ist. Zur Not geht das alles, ne? Wenn ich gar nichts Besseres hat oder so, dann muss das eben reichen. Ja. Antifa-Zeckenbiss. Genau. Also, du Quelle. Bleibst hier. Eine Quelle YouTube, auch mal gut. Mhm. 36% der Retweets basieren auf Accounts. Hä? Passieren zuvor auf Accounts? Ist es nicht direkt davor, wahrscheinlich. Okay. Nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, Retweets dass. Wie viele basieren auf Accounts. Ist auch wieder sowas. Das schreibt. Ist Quatsch. Kommen von Accounts, ne? Mhm. Die basieren nicht darauf. Oh Gott. Das kommt davon, wenn du diese Leute in Rekordzeit durch die Schulen haust, schnell studieren und dann schreiben die solche Sätze und werden als Journalist eingestellt. Boah. Und angeblich stammen 51% der Retweets von Meyers Tweets von Accounts, die vorher Höcke und oder 1% retweetet haben. Haben wir noch schön zwei von den vorher gemachten Sachen zusammengeklatscht, damit es noch mehr aussieht. Mhm. Prozent der Retweets von Meyers Tweets. Also die haben sich alle Retweets, die je da bei dem gemacht worden sind oder was angeguckt oder wie. Das kann ja eigentlich schon gar nicht sein. Wie viel Follower hat der? Ja. 40.000 oder so? Mehr, ja, irgendwie sowas. Hm? 43. Und natürlich am Ende noch erwähnen, dass er Mitglied der Jury im Medienpreis Parlament ist, Journalistenpreis des Deutschen Bundestags. Könnte man den da nicht entfernen? Matthias Quent sagt, das verschafft ihm öffentliches Renommee. Mann. Genau. Kommen wir zu dem Aspekt, ohne den die ganze Geschichte nicht funktionieren würde. Ja, ohne das genau, wenn der nicht in der Jury vom Medienpreis wäre, dann würden die ja keine Rechten retweeten. Denn wir wissen alle, rechte Menschen sind absolute Fans des Medienpreises des Deutschen Bundestages. Das lieben sie. Nee, Christian, sie meint den nächsten Absatz, nämlich, dass er bei der Welt schreiben darf. Also kommen wir jetzt zu dem Aspekt sozusagen. Ja, Das Interview im Deutschlandfunk hatten wir uns damals ja angehört, das war auch absolute Frechheit. Mit diesem Ding von wegen, ja, das System Don Alfonso ist ja bekannt, und wo er dann sagt, so, es gibt kein System Don Alfonso. Ja, total genervt, und ich kann es auch verstehen, weil also ich wäre da, glaube ich, nicht freundlich gewesen. Ich hätte der Tante da, glaube ich, was gepfiffen beim Deutschlandfunk. System Don Alfonso, also absolute Frechheit. EZ-Medien spalten. Ja, Deutschlandfunk ist ja schon, tut sich ja schon seit einer Weile hervor mit solchen Sachen, ne? Ja, es ist öffentlich-rechtliche Medien sind ja im Endeffekt unabhängig, ne? Also vom eigenen Publikum, wie ich immer sage. Und das merkt man ja an solchen Stellen dann auch wieder ganz stark. Aber es ist ja auch nicht nur beschränkt auf die. Und politisch sind die aber nicht so ganz unabhängig, hat man den Eindruck, ne? Problem ist halt dieser aktivistische Journalismus, ne? Das ist im Endeffekt das Problem. Also die Leute, die da in eigener Sache halt ihre Kulturkämpfe austragen. Und das sind natürlich auch nicht alle, das muss man ja auch immer nochmal klar nochmal wieder sagen. Und wir machen diesen Krempel ja jetzt hier auch nicht, um irgendwelche Leute fertig zu machen oder so, oder irgendwie, um Gottes Willen, um dann irgendwie zu sagen, geht zu irgendwelchen Medien, die rechten Kulturkampf machen oder so ein Zeug. Nicht ohne Grund zitieren wir die hier eher selten, weil das nämlich auch nicht besser ist, nur wesentlich weniger Einfluss hat. Von daher macht es nicht so viel Grund, sich damit näher zu beschäftigen. Ja. Ja, ist ja richtig. Außerdem beklagt Poschardt eine Verrohung des Diskurses, die jede Auseinandersetzung im Sinne einer offenen Gesellschaft verunmöglicht. Ja. Würde ich auch mal sagen, weil dieses ganze Ding von wegen unser Kulturkampf ist prima und da irgendwas gegen zu sagen ist rechts oder ist rechter Kulturkampf, das lässt, glaube ich, auch tief blicken. Ja, ja, wir sind überhaupt nicht linksextrem und es gibt auch keine kulturelle Hegemonie, auch bekannt als Kulturmarxismus, aber macht uns mal eine kulturelle Hegemonie, weil wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise widersprecht, dann ist das rechter Kulturkampf. So. Haha. Zwinker-Smiley, wie ein gewisser Parteifunktionär sagen würde. Ja, genau. Liegt nicht in der Verantwortung des Kolumnisten. Oder jeder ist auch erstmal für sich selbst verantwortlich, ne? Genau. Hasskriminalität im Internet. Ja, und hier haben wir jemanden von der FDP. Jemanden, der Operation Heuss in seiner Bio stehen hat. Wer hätte es gedacht, der hier sich nochmal, da Don Alfonso gerade trendet, habe ich mir seine Follower spontan ausgewertet, zusammengefasst, in Anführungsstrichen, it's not what you tweet, it's about whom you reach, because I'm very smart, you know. I'm really smart cookie. Hört sich so nach einem Anita-Spruch an für mich. In der Polsai-Literatur gibt es diverse Ansätze, wie Twitter zur politischen Positionsbestimmung von Politikern und Journalisten genutzt werden kann. Bei einem über 40.000 Follower-Account wie Don Alfonso kann man zudem davon ausgehen, dass eine Selbstselektion der Follower besteht. Nee, können wir nicht, denn es gibt sicherlich diverse Leute, so wie dich zum Beispiel oder so, die den nur lesen oder ihm folgen, damit sie sehen können, was er gerade irgendwie schreibt, damit sie sich drüber aufregen können oder ihre eigenen Beiträge schreiben können oder was weiß ich nicht was. Ich folge auch diversen Politikern von den Linken oder von der SPD oder irgendwas, damit ich auch weiß, was bei denen so los ist. Und deswegen ist es keine Selbstselektion, weil ich die so unglaublich geil finde. Und es ist auch nicht jedes Mal eine Bestätigung, wenn du was retweetest von solchen Leuten. Das ist auch klar. Ja, das sowieso nicht, ja. Und das hat sogar die Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobel gesagt, dass das in Follow ja überhaupt nichts bedeutet, weil ja Leute denen auch folgen. Aber für den Bundeswehrsoldaten war das wichtig, ne? Was er followed oder nicht. Nee, der hat ja nicht gefollowed, der hat ja geliked. Und geliked bedeutet doch ganz was anderes. Geliked bedeutet ja Heil Hitler, ne? Das bedeutet das. Was? Don Alfonso hatte zum Zeitpunkt der Analyse 44.000 und ein paar zerhackte Follower. Circa 12% seiner Follower hatten 0 Follower, weit 50% hatten weniger als 50 Follower. Ja, der Medial liegt bei 21, was für ein Account dieser Größenordnung sehr wenig ist. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er ja auch irgendwelche Accounts erstellt, um den hier ins schlechte Licht zu rücken oder so. Also die hätten ruhig die Weltraumaffen hier noch unter Achse des Guten irgendwie. Ja, das wäre schön gewesen, ja. Im ersten Schritt habe ich die Follower von Don Alfonso mit den Followern diverser journalistischer Akteure aus dem in Klammern neu rechten Spektrum verglichen. Tichy Reitschuster, Junge Freiheit, Tichys Einblick, Axel Steinhöbel liegen im absoluten Zahlen ganz vorne. Ja, weißt du auch warum? Weil Tichy Reitschuster, Junge Freiheit will ich jetzt mal ausklammern, Tichys Einblick, Axel Steinhöbel ist halt eben, wie gesagt, mit Ausnahme von Junge Freiheit sind es auch alles welche, die auch im liberalen Bereich gelesen werden. Mein lieber Ben, auch wenn dir das nicht gefällt, Hashtag Operation Heuss. Die sind nicht im neurechten Spektrum. Also Junge Freiheit vielleicht, aber bei denen würd ich dir sogar noch zustimmen, dass es AfD ist oder so. Eher AfD-Sympathisanten dann. Aber den anderen tut mir leid. Also das mag ja sein, dass da auch viele AfD-Sympathisanten dann dabei sind, aber auf jeden Fall nicht nur. Und auf jeden Fall auch nicht unbedingt mehrheitlich. Also ja, was haben sie dann hier? Ja, ein Tichy und hier die Panthea zum Beispiel, die auch für Tichys Einblick hin und wieder schreibt, mit der ich auch häufiger rede, wo ich auch häufiger mal widerspreche, wenn sie irgendwas schreibt. Und die bisher immer nur freundlich darauf reagiert hat. Das gibt's nämlich auch solche Leute, ja, finde ich übrigens ganz gut, so Tichys Einblick-Autorin, die mich ja auch aus irgendwelchen Gründen, weil ich da ja auch häufiger mal zitiert bei diesem Tichys Einblick. Und ich habe ehrlich gesagt auch Axel des Guten und so, allen Leuten, die ich von denen da folge, die eher so aus dem liberalen Bereich sind, bis konservativen Bereich, irgendwie habe ich mit denen nie Probleme. Irgendwie sind die immer total freundlich, irgendwie kann man mit denen ganz wunderbar reden, Ben. Ich habe keine Ahnung, was du da für ein Problem mit denen hast. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass sie nicht zu irgendwelchen Extremisten gehören. Das ist schon geil, dass man aus so einer Verkaufsliste im Prinzip eine Ideologieliste macht, so wer am rechtesten ist oder so, ne? Der Tichy, weil er ganz oben steht und also am meisten verkauft. Also. Naja, also sowas brauchen sie, aber wenn du das alles streichen würdest, Tichy, ja, dann hättest du schon mal 40% hier weg von dem Krempel. Ja, oder der Bruder jetzt mit seiner Achse, ich meine, der ist doch ein Jude, der ist doch nicht rechts oder so. Ist doch irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich oder so. Ja, aber er ist halt also noch nicht links, aber weil wir ja keinen Kulturmarxismus gibt es ja nicht und diese linke Hegemonie, das interessiert ja auch niemanden, aber komischerweise ist alles rechts, was nicht links ist. Ja. Interessant ist aber unter anderem, wessen Follower Don Alfonso folgen. Meist ist jeder zweite Follower von Ellen Kositzer, folgt dem Don. Ähnlich sieht es bei Redakteurin der Jungen Freiheit des Verlag Antios aus. Ebenso folgt die da drin. Ja, wie viele Follower haben die denn? Haben die auch 40.000? Wahrscheinlich eher nicht, wa? An dieser Stelle möchte ich betonen, dass nicht jeder, der Don Alfonso folgt, rechts ist. Ja, danke. Auch für meinen Rechtsanwalt wahrscheinlich, ja. In meinem alten Twitter-Account, der gehackt und dann aufgrund von Inaktivität gelöscht wurde, habe ich auch dazu gehört. Vor oder nach dem Hack? Es geht hier nur um Überschneidungen mit rechtsextremen Netzwerken. Ja, rechtsextreme Netzwerke mit dem Tichy, ne? Rechtsextreme Netzwerke mit Autoren von Tichys Einblick, wie die ja alle so rechtsextrem sind. Rechtsextreme Akteure wie der Steinhöbel. Rechtsextreme also Akteure. Die Junge Freiheit hat 50.000 Follower, die Kosica hat 4.000 Follower. Und nicht mal auf die Liste sind wir gekommen. Jetzt bin ich richtig sauer. Ja, als zweite Gruppe habe ich die Follower diverser Mikroblogger und vermeintlich in Anführungsstrichen bürgerlicher Stars. Also sind das jetzt bürgerliche Stars oder? Ist jetzt keine bürgerlichen Stars und vor allen Dingen, warum in Anführungsstrichen? Welche Leute sagen denn bürgerliche Stars? Welche Leute benutzen denn diesen Begriff, den du in Anführungsstrichen gesetzt hast? Lieber Ben, Operation Heuss. Der neuen Rechten mit Don Alfonso voll an vergleichen. Mehr als jeder zweite von Sundrum und wer ist Sundrum? Sundrum, noch nie gehört. Und Brechtgen Follower folgt dem Don. Ähnlich sieht es bei Nullenberg und Agronerd aus. Hier unten Agronerd. Ist Professor Ulrich von Sundtum. Whoever. Nie gehört. Ja, und was ist jetzt mit dieser Nulleberg? Keine Ahnung. Alle möglichen Leute finden die witzig. Ich sehe die hin und wieder mal. Ich folge denen nicht. aber die Tweets, die sie schreibt, sind schon wieder mal ganz interessant. Außerdem hat sie sich irgendwie so ein FDP-Wählen in ihren Header gepackt. Ja, das ist total rechts auf jeden Fall. Ne? Da kennt es nicht die ganzen Rechten, die alle mal sagen, FDP wählen. Und Argonaut macht immer diese, diese Gegenüberstellungen, wo ich auch hin und wieder mal ihm geschrieben habe, dass ich manche Sachen nicht so ganz so eindeutig fand, aber auch da wieder. Ne? Also dann macht er halt seine Gegenüberstellung von irgendwelchen Artikeln, dann soll sich da jeder daraus lesen, was er will, und dann ist das doch alles in Ordnung. Was soll denn die Scheiße? Aber da jetzt irgendwas draus zu basteln, wieder, ja, es ist halt nicht links so. Es lässt Leute schlecht aussehen, die im linken Bereich sind. Also ja, ist es wohl eine rechte Psy-Op. Das ist wirklich diese Logik von diesen Leuten. Ja, Kontaktschutz suchen, ne? Stimmt schon, was der Rau sagt, so. Ja, genau, und der Herr Serau sagt, Liberale legen keine Kontaktschuldlisten an, bitte entfolgen Sie mir. Und dem kann ich auch nur absolut zustimmen. Nicht nur Listen, er hat ja auch direkt nach Zusammenhängen gesucht, so ganz konkret. Also er wollte ja irgendwie dann Tatsache hingelegt, dass das alles rechtsextrem da ist mit dem Tichy und irgendwelchen Autoren vom Tichy. Wenn Sie das als Kontaktschuld sehen, nehme ich das hin, auch wenn der Thread das gerade nicht vornimmt. Ich lache mich tot. Lesen Sie doch bitte den ganzen Thread. Ja, haben wir gerade getan. Verstehen Sie vielleicht, dass ich selber vom Ergebnis überrascht war. Vom Ergebnis, dass die alle recht sind hier. Ich halte es nicht aus, ja. Ja, das war auch so ein Ding, komische Quattro-Milf hat es dazu gebracht, dass White Devil in den Twitter-Trends erschienen ist, indem sie irgendwelche voll ironischen Tweets dazu gemacht hat. Aber das hilft natürlich alles überhaupt nicht irgendwelchen Erzählungen, Narrativen von irgendwelchen Rechten oder so. Mm-mm. Wenn ihr da pausenlos eure, na und vor allen Dingen, wir haben ja auch nie gelernt von irgendwelchen selbsternannten Extremismus-Expertinnen, dass irgendwelche Witze oder so in Wahrheit dazu fördern sollen, irgendwelche Dinge gesellschaftsfähig zu machen. Ne? Das ist ja, wird ja sonst auch nie behauptet, von daher wird das hier sicherlich auch nicht passieren. Unfassbar. Also. Wenn ich will, lass ich White Devil trenden, nur um Twitter brennen zu sehen. Nero Quattromil. Wie kann man nur so narzisstisch sein? Ich bin das Opfer, aber gleichzeitig lasse ich das trenden, nur um Twitter brennen zu sehen. Wie geht denn das? Entweder du hast Macht oder du hast keine. Im Moment sehe ich dich eher auf der Seite der Fraktion, die Macht hat, auch wenn du das immer so verneinst, weil ich eine andere Hautfarbe habe, aber so richtig schlüssig ist deine Argumentation nicht. Wenn Twitter brennt, dann hat das aber auch keine wirklichen Auswirkungen auf das wahre Leben oder so. Nicht, dass ich wüsste. Oder irgendwelchen Rechenzentren, die das auch nicht. Ne? Sie sagt ja hier im Endeffekt, ich kann Don Alfonso machen, wann ich will. Ja? Also ich muss nur was rausschmeißen und meine braven Soldaten laufen los und tragen zu, das haben die ja auch getan. Ja, mit ihrem scheiß ironischen, ich darf auf keinen Fall White Devil Hashtag trenden lassen, Tweets. Gott. Was für ein bescheuerter Zeitvertreib, ey. Sind die angestellt oder was? Ja, und überleg mal, Martin Sellner ruft seine Follower auf. Was weiß ich für ein Devil. Ja. Also trenden zu lassen, was dann los wäre. Würden sie morgen drüber diskutieren, ob man Twitter nicht zumachen muss. Aber die Dame hier heißt ja witzig. Weiße kennen ja gar keinen Rassismus. White Devil. Sehr lustig. Habt ihr diesen Ausschnitt gesehen, der auf Twitter rumging? Wie war das? Aus ihrem komischen Comedy-Ding da? Nafris sind die Leute, auf die wir Afrodeutsche dann im KZ heruntergucken werden, hat sie gesagt. Und fand das lustig. Edgy, irgend sowas. Aber so irgendwie vorauszusetzen, dass hier, wenn Deutschland, warum ist die hier, wenn sie glaubt, dass Deutschland im Endeffekt damit endet, Oder wie, was ist dieser edgy Witz, den ich nicht verstanden habe? Ja, und hier kommen wir jetzt wie versprochen zu Autonome Antifa, Antifa-Café, Doppelpunkt, Die Linke in Zeiten der Pest, Diskussion mit Natascha Strobel. Kannst und irgendwelchen anderen Leuten. Mittwoch, 3. Februar, 19 Uhr, Link zum YouTube-Livestream, könnt ihr euch noch im Nachgang angucken. Ist das in Kiel, wo sie gesagt hat, da wäre sie gar nicht gewesen? Nee, das ist von diesem Jahr. Das ist frisch, okay, naja dann. Das ist frisch. Was war dann die Corona-Soli? So. Das ist frisch. Und die hat ja auch letztens noch irgendwie einen Livestream gemacht mit diesem Dezenius hier von mir aus Hannover, von der Grünen Jugend, diesem Typen, der total da auf, keine Ahnung, Radau und Kapitalismus abschaffen und so weiter und so fort ist. Aber nee, die Strobel, das ist eine Rechtsextremismus-Expertin, die hat null Verbindung mit irgendwelchen Extremisten, kein bisschen. Das können wir schön in Konjunktiv setzen. Das ist... Das ist komplett aus der Luft gegriffene. Unglaublich. Ja. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, das ist die größte Frechheit, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Das ist vom 3. Februar, ne? Das ist von dieser Woche. Ja, das ist erst rausgekommen nach dem Redaktionsschluss von dem Artikel. Das ist der Frau Dingsbum sehr leid. Der Frau Baum. Ja, und der Herr Kasim hat ja einen Anruf gekriegt von der Unterhaltungschefin vom WDR. Und im Wesentlichen stimmt sie der Kritik sowohl an der Schnitzelsendung als auch an der Folge, in der darüber diskutiert wird, ob ich den Arbeitgeber informieren dürfe, wenn mir jemand von seinem Firmenrechner Morddrohungen schickt. Insbesondere habe ich mich über den Einspielfilm geärgert, in dem seltsam montierte Bilder von mir gezeigt werden, zum Beispiel, wie ich angeblich bei irgendwelchen Leuten im privaten Umfeld des Drohbriefschreibers klingele und über die Goebbelsche Formulierung, ob ich den totalen Rachefeldzug wolle. Ebenso kritisch sehe ich die Formulierung des Moderators, dass ich ja nach Selbstjustiz rieche. Das Gespräch mit Katrin Kuhn war gut konstruktiv und so jedenfalls meine Wahrnehmung von Einsicht in Fehler getragen. Und so bin ich überzeugt, dass zumindest manche beim WDR an dieser Sendung ganzen Sache gerne an dieser ganzen Sache lernen werden. Was mich wirklich fertig macht, ist die Tatsache, dass solche Entgleisungen immer häufiger aus der Ecke kommen, die ich eigentlich schätze und die ich für klüger gehalten habe. Wenn mit AfD-Fuzzis oder Pegida-Anhänger Drohungen schreiben, wenn Werteunion möchte gern und Querdenker, Nichtdenker, dummes Zeug reden, weiß ich, das einzuordnen, da lohnt sich die harte Konfrontation scharf aus, grenzend, ächtend, aber WDR, ein Sender, bei dem so viele wirklich kluge, empathische, sozial engagierte und so weiter und so fort. Also irgendwie haben die hier wohl einen Beitrag gehabt, wo sie das kritisiert haben, dass er sich darüber beschwert hat, dass irgendwelche Leute Morddrohungen vom Firmenrechner verschickt haben, was natürlich auch, ja, natürlich auch nicht geht, aber keine Ahnung. Selbstjustiz. Hm. Auf der anderen Seite, ja, ich meine, wenn das eine Morddrohung ist, dann ich würde das auch eher mit der Polizei dann klären, als mit irgendwelchen Arbeitgebern von irgendwelchen Leuten. Zumal, wenn die Leute dann rechtskräftig verurteilt sind, also keine Ahnung. Mehr Schaden kannst du denen ja eh nicht zuführen, ne? Also. Ja. Und Schnitzelsendung ging es dann wahrscheinlich um die. Das war diese Diskussion, hast du das nicht? Hatten ja, wir da nicht letzte Woche drüber gehört? Gottschalk, Milski, Beisenherz und diese Tante da, ja, die diskutiert haben, ob Zigeunerschnitzel sein darf und ob Thomas Gottschalk sich als Jimi Hendrix verkleiden darf. Ja, da hatte ich auf jeden Fall, ich hatte das nur am Rande mitbekommen, aber ich habe das Video von Massengeschmack gesehen, wo der Holger. Ja, da ist das Wichtigste drin. Ja, genau. Der hatte da auch vorgelesen, diese Statements von denen dann im Nachgang. Und das fand ich richtig gruselig, weil auch gerade dieser Vergleich von den Sachen, die sie in der Sendung gesagt haben, mit diesen Statements hinterher, die ja wirklich komplett das Gegenteil dann behauptet haben plötzlich. Also das hatte für mich richtig was von irgendwie hier so, jetzt unterschreib also mal hier dieses Geständnis, du Feind der Feind der Revolution, ne? Wir haben dich erwischt, wie du hier selber gedacht hast, das ist doch nicht erlaubt und das führt uns Schmerzen zu und jetzt geht die Gesellschaft in den Arsch und deswegen müssen wir dich jetzt hier fertig machen. Ja, aber ist auch interessant, dass die zwei sich entschuldigt haben, im Endeffekt deren Karriere auf dem Spiel steht, während so jemand wie Thomas Gottschalk einfach pff sagen kann und zu seiner Meinung stehen. Das zeigt halt, welcher Druck da ausgeübt wird, ne? Also die Distanzierung fand ich nicht so besonders persönlich und da hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht die Sekretärin oder so haben machen lassen. Ne? Schreibt mal das naja, in aber die haben, nee, das war wirklich Ruhe, Wort für Wort eigentlich das Gegenteil von dem, was sie in der Sendung gesagt haben. Ja, und ich fand es deswegen halt also, ja, ganz schön heftig. Und was die eine Kabarettistin darf, darf die andere halt nicht oder wie auch immer. ja, wir haben ja letztens schon mal Clubhouse erklärt, diese ewige Republika-Konferenz, nur halt online, wo man sich mit bis zu 5000 Nasen hier in so einem Raum versammeln kann. Und geladen hatte da Abraham Abu Chaka, seines Zeichens irgendwie das Oberhaupt einer Großfamilie in Berlin, der gleiche Mann, der auch wegen Bushido in letzter Zeit öfter mal in den Schlagzeilen ist, weil die sich ja da irgendwie streiten vor Gericht. Ja, und der hat eingeladen zum Talk bei Clubhouse, finde ich gut. Finde ich super, wenn so Leute einladen. Und es waren halt diverse Journalistinnen da und halt auch diese Idil Bayda, die Linke, war mir bisher nicht bekannt. Eine türkische. Das ist eine Dame, die auch zusammen mit den neuen deutschen Medienmachern schon mal so eine, vor ein paar Jahren schon mal so eine Geschichte gemacht hat, die ist auch groß. Immer, wenn ich mal wieder nach deren Wörterbuch da Google, dann erscheint sie da immer auf der Seite, wo auch dieser Download ist. Also die hat irgendwas mit neuen deutschen Medienmachern zu tun. Abu Chaka beklagte sich über die Clan-Berichterstattung. Ein Nutzer sagte dazu wörtlich, das erinnert mich ganz stark an, wie heißt das nochmal, Zweite Weltkrieg-Geschichte hier, wo sie auf die Juden geritten sind. Kabarettistin Bayda reagiert und sagt, das ist die gleiche Story. Und Abu Chaka stimmt ein, die gleiche Story, voila. Ein anderer sagte, in moderner und legaler Weise. Zudem war von angeblicher Sippenhaft die Rede. Was ich ganz interessant finde, dass da lauter solche Sachen drin sind, wo Leute sich ganz komische Theorien ausgedacht haben, wie das hier in Deutschland funktioniert. Angebliche Sippenhaft. Die gleiche Story wie bei den Juden. Und ich höre gar nichts über so Verschwörungstheorien aus Parallelgesellschaften. Und das geht halt auch so weiter. Die Polizei fülle Clan-Computer mit allen Namen, die irgendwie arabisch klingen, selbst wenn du ein Snickers geklaut hast, sagt Bayda. Abu Chaka sagte, in der Presse sei von vorne bis hinten alles gelogen. Bayda meldete sich im Online-Talk und sagte, es gäbe schlechte Journalisten, jene von der Springer-Presse, die dämonisieren und zum Satan machen und das auf dem Rücken unserer Leute. Wen auch immer. Oh, ich bin so unschuldig. Oh, es tut mir so leid, auch für die. Mensch. Und die Kabarettistin sagte, es gäbe auch gute Journalisten, die auf unserer Seite stehen. Mhm. Hört ihr dieses Wir-Die-Motiv daraus irgendwie? Von dem die auf Dinge unserer anführen. Seite, auf Seite von den Clan-Kriminellen, oder wie? Nee, diese beiden Leute begreifen sich offensichtlich als beide Mitglieder einer gesellschaftlichen Minderheit in einer gewissen Form. Und das macht sie solidarisch. Und deswegen, also hinter uns, an unserer Seite stehen, auf dem Rücken unserer Leute, das ist, sie meint damit nicht dass die Bevölkerung Deutschlands oder so. Ne? Weißt du, es ist lustig, es ist, weißt du, Abu Chaka, weißt du, seine Leute hat er ja mit seinen Drogen sich umbringen lassen. Ist ja klasse. Aber sei vorsichtig, OPEX, der ist, glaube ich, nur vorbestraft für irgendwas. Ihm selber hat man da bisher nicht so viel nachweisen können. Okay, ja gut, ja, dann ist ja nichts passiert, dann ist gut. Du musst noch schnell fünfmal mutmaßlich sagen. Abu Chaka entgegnete, kein Journalismus besitzt die Eier, um die Wahrheit zu sagen, weil keiner will sich mit dem Axel Springer Verlag anlegen. Und beide stimmte zu. Sag mal, welche Wahrheit denn jetzt auch? Keiner, ja, auch nicht in der Zeit oder so. Oder in Deutschland. Ich habe das Gefühl, ich bin im Attila Hildmann Live-Talk gelandet, so ein bisschen. Das ist also eine Tante, die mit den neuen deutschen Medienmachern zusammen irgendwelche Projekte macht. Sehr interessant. Dem Abu Chaka geht das Interesse der Behörden und der Presse an den Großfamilien jedenfalls zu weit. Talkgäste sagten über die Berichterstattung über Clans, das sei keine Pressefreiheit, sondern Hundefreiheit. An anderer Stelle werden Pressefreiheit und Lüge gleichgesetzt. Ach so, Lügenpresse auch, ja. Das sind also Rechtsextremisten. Boah, hätte ich gar nicht gedacht. Stell dir mal vor, es würde jemand da hingehen und sagen, so aufstehen und sagen, ja, sagen dürft ihr alles, was ihr wollt, aber Konsequenzen gibt es dann halt, haha. Und dann kommen die da so rein mit der Polizei und nehmen die alle fest, weil das ist voll böse, was die da sagen. Ja, das wäre echt komisch, ne? Aber das ist genau diese Logik einfach von Leuten da aus dem vorherigen, da aus dem Talk, den ihr angesprochen habt, mit dem Zigeunerschnitzel. So, ja, sagen darf man, was man will, aber es hat halt Konsequenzen, ja. Aber ich finde es schon bitter, dass die Leute ganz offen in so einem, oder vielleicht sind die einfach auch zu beschränkt, um zu begreifen, dass da natürlich auch Journalisten sind, wenn der Typ auftaucht und so. Wie war das mit diesem hier mit Bodo Ramelow? Ne? Der hat ja auch gemeint, das wäre dann unter 3 oder so. Also quasi nicht zur Veröffentlichung freigegeben, die Sachen, die er da irgendwie von sich gibt auf so einer öffentlichen Plattform, ja. Natürlich hat Frau Beider sofort gesagt, nee, ich meine das ja nicht. Ich setze die Diskussion um arabische Großfamilien im Holocaust der Shoah nicht gleich. Wenn der Eindruck entstanden ist, bedauere ich das sehr. Aber den Rest von ihren Leuten... Ja, das ist meistens auch schon wieder so eine perfekte Nicht-Entschuldigung, ne? So ja. Das übliche Ding von wegen, ja, wenn der Eindruck entstanden ist, wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, ne, wenn ihr zu blöd seid zu verstehen, was ich eigentlich damit sagen wollte, dann tut mir das natürlich leid für euch. Ja. Ja, was ein Spaß auf Clubhouse. Echt schade, dass ich kein iPhone habe. Sonst wäre ich da jeden Abend. So. Aber du hast doch hier dein, das ist doch hier das Beste, das ist nicht Baumhaus, ist das hier auf Weltraumstation. Das ist zwar nicht jeden Abend, ja, aber. Auf jeden Fall haben wir hier interessantere Gäste. Tschüss, Arafat. Ja, diese Geschichte hier ist mal wieder was aus dem Bereich, was heutzutage noch durchgeht an Positionen, die man halten kann und Verengung des Diskurses. Dieser Herr Esser hier sollte wohl Kommunikationschef vom 1. FC Köln werden oder war es vor kurzem oder so. Und der hat dann jede Menge Gegenwind bekommen auf sozialen Netzwerken wegen irgendwelchen alten Aussagen von ihm, wo er, das eine war irgendwie eine Rede vom AfD-Menschen, von einem AfD-Abgeordneten, wo es irgendwie darum ging, dass sie diesen Alterspräsidenten da, die hatten ja diese Regelung geändert, normalerweise wird ja die erste Sitzung vom Bundestag immer von dem ältesten Mitglied da eröffnet und das hatten sie ja dann geändert, damit das kein AfD-Mensch irgendwie wird und das hatte der kritisiert und das hatte halt dieser Esser, der früher Journalist bei der Bild war, dann halt da geteilt und das hat auch kritisiert und das natürlich, ne, also ich meine, jemanden von der AfD zu sagen, dass der Recht hat in irgendeiner Art und Weise, das geht halt heutzutage schon nicht mehr. Und Ja, und dann war noch irgendwas mit Flüchtlingen, glaube ich, irgendwas. Ach ja, genau, dass wir die falschen Leute abschieben, also quasi was wir ja auch schon öfter gesagt haben. Da gab es ja schon so viele ganz furchtbare Beispiele, zum Beispiel diese vietnamesische Familie. Also das hat ja jetzt hier der Herr Esser nicht gesagt, aber ich kann mich noch erinnern mit dieser vietnamesischen Familie, die sie dann da irgendwie abgeschoben haben, die halt auch da war und so, ne? Und das dann im Vergleich zu anderen Leuten, die dann immer wieder geduldet werden, obwohl sie vorbestraft sind, oder die dann irgendwie direkt wieder zurückkommen, nachdem sie schon einmal abgeschoben worden sind, oder lauter solche Dinge. Das ist auch, also, und auch das, was daran kritisiert wurde, ist absolut richtig. Ne? Also diese Sachen wie, dass wir uns da ja total, also dass das ja auch total zurückfällt auf Leute, die sich halt nichts zu Schulden kommen lassen in der Gesellschaft, dass wir halt im Prinzip ja unfair verfahren mit den Leuten, die hier wirklich teilhaben wollen, auch an unserem Leben komplett. Und dafür dann irgendwelchen Leuten Rassismus vorwerfen, wenn sie es nicht geil finden, dass irgendwelche Leute die Straftaten begehen, dann irgendwie abgeschoben werden und lauter solche Dinge. Also, ja. Und das geht halt schon nicht mehr, ne? Das geht schon zu weit. Da an dem Punkt sind wir jetzt halt mittlerweile schon, dass man halt so eigentlich vollkommen logische Dinge, die überhaupt niemanden, also die auch ganz klar unterscheiden zwischen den Handlungen von einzelnen Menschen, ne? Aber das ist alles schon, das geht alles schon nicht mehr, das ist alles schon, geht schon zu weit und das kann man nicht mehr. Man kann nicht irgendwie einer Aussage von jemandem recht geben, aber anderen Dingen dann wieder nicht recht geben oder so, weil wenn man dann der einen Ausgabe von der einen Aussage von dem recht gibt, ne, das ist dann schon der Beweis dafür, dass man halt nicht mehr stattzufinden hat wegen irgendwelchen Dammbrüchen oder was weiß ich nicht was. Und ja, deswegen darf man dann nicht Kommunikationsleiter beim 1. FC Köln werden. Jo, bitte. Oder was weiß ich nicht, was noch alles. Ne? Also. Also bei dem Verein, wer will das auch? Ich meine, es ist nicht Eintracht Frankfurt, also komm. Oh, du meinst Eintracht Frankfurt, die Hoffenheim heute abgezogen haben und damit auf dem Champions League-Platz stehen? Ja, das freut mich sehr. Ich hoffe, diese Doppelbelastung, die sie dadurch haben, wird zum nächsten Abstieg führen. Alter, Eintracht in der Champions League, das wäre ein Spaß. Aber dafür müssen sie erstmal die Serie durchhalten, die sie momentan spielen. Sieht aber gut aus. Ja, Deborah Antmann, die war schon öfter Gast in unserer kleinen Show. Und Ich diesen glaube Abstieg, einmal, oder? ich glaube schon zweimal mindestens. Okay. Aber diesen einen Satz, den ich hier gelesen habe, ja, ich lese einfach mal den ersten Absatz des Artikels vor. Wir sind nur 15 Minuten von Buchenwald entfernt. Wir sollten hinfahren. Nein. Du hast gesagt, du warst noch nie in einer KZ-Gedenkstätte. Wir sollten das wirklich machen. Nein. Du kannst nicht immer nur Nein sagen. Du kannst dich nicht einerseits als linke Aktivistin bezeichnen und dich dann weigern, dich mit KZ-Gedenkstätten auseinanderzusetzen. Ich starre aus dem Beifahrerinnenfenster und denke, dieses ganze Land ist für mich eine KZ-Gedenkstätte. Ich weiß nicht, aber irgendwo hört es auch auf, oder? Also ich finde den Satz, also warum lebt man in einem Land, warum lebt man in einer KZ-Gedenkstätte? Ich verstehe es nicht mehr. Warum ist Adorno und Frankfurter Schule, so nachdem sie von Nazis vertrieben wurden, nach Amerika ausgewandert sind, warum saßen sie da an der Ostküste und haben darüber geheult, dass sie im Kapitalismus leben? Es ist voll scheiße hier. Das ist genau dasselbe Ding, was sie hat. Sie hat so viel Postmodernismus geschluckt, die sieht sich selbst als Sklavin in dem ganzen Ding und deswegen kommt die Position daher. Also die ist einfach so durch. Jesus, also ihre Position ist überhaupt nicht repräsentativ zur Realität. Also es ist halt, ja, Geräusche, die sie macht. Das ist der einzige Weg, damit umzugehen. So. Das sind einfach nur Geräusche, das sind einfach nur Buchstaben, Zeichen, so. Es hat überhaupt keine Bedeutung, kein Gehalt. Junge, Junge, Junge. WC-Deutsche, WC-Doppelsternchen-Deutsche, Was ist das? Ich weiß es nicht. Also White Cis und was die Doppelsternchen bedeuten, weiß ich nicht. Deutsche sollten sich beim Besuch von Gedenkstätten vielleicht nicht nur ihrem heldenhaften Gefühl von Geschichtsbewältigung hingeben, sondern sich vorstellen, wie es für uns JüdInnen ist, in einem Land zu leben, das für die Grausamkeit dieser Orte verantwortlich ist, statt sich immer nur um den eigenen Bauchnabel zu drehen. Und hier fühle ich mich dann doch ein bisschen persönlich angegriffen. Verantwortlich war, nicht verantwortlich ist. Das mal sowieso. Und also ich habe sowohl Dachau besucht als auch Buchenwald. Und das Letzte, was ich da gespürt habe, war ein heldenhaftes Gefühl der Geschichtsbewältigung. Im Gegenteil. Die macht halt im Endeffekt genau dieselbe fehlerhafte Argumentation, wie halt wirklich so Rechtsradikale halt machen. So ein Ding von, du nimmst dir so ein Zeitfenster und nur darin bemisst du dich und deine Ideologie. Und ja, Rechtsradikale machen das halt damit, dass es heißt, ja, früher war das voll viel besser, lass mal zurück. Und die sagt so, ja, früher, das ist jetzt heute immer noch der Fall und das ist voll schlimm. So, das ist exakt dasselbe Ding, so von Denkmuster her, nur von der anderen Seite, aber genauso falsch. Oh. Diese ganzen Plattitüden, die besonders Deutsche gerne rund um die Shoah und KZs an die Allgemeinheit abgeben oder auch gerne wie Chipstüten im Freundinnenkreis teilen, sind deutsche Selbstdarstellung. Es ist kein, wie so gerne behauptet wird, tiefgehendes aus der Geschichte gelernt haben, sonst würde man nicht glauben, wir JüdInnen wären nicht mehr als ein paar graue Ascheberge und vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos. Nur den toten Juden im Kopf zu haben, ist deutsche Tradition. Also das ist auch so, ich weiß nicht, was du dir rausnimmst, einfach Mädchen. Also aufgucken oder was? Weißt du was, ich will sie einfach mal in einen Raum bringen, wo einfach Juden drinstehen so, oder sie nach Israel ausfliegen, weißt du, damit sie mal einfach Juden zuhört, wie sie Witze über den Holocaust reißen, was sie durchaus tun. Was ist denn ihre Reaktion darauf, zu sagen, ja, das sind Betroffene, die dürfen das? Ja, geil, okay, klasse. So, was ist das, Mann? Was ist das für ein Kreisschluss? So durch. Ich meine, Leute wie Biolek oder Reich Radizki oder so, die sind ja irgendwie... sind da präsent gewesen. Es ist nicht so, dass wir nicht gewusst haben, dass es oder dass ich während meines Aufwachsens nicht gewusst hätte, dass es in Deutschland Juden gibt. Also, wir haben hier eine Synagoge, die leider von der Polizei bewacht werden muss. Finde ich auch scheiße, dass das sein muss. Das ist halt echt dämlich, aber weißt du so, man muss halt, wenn man die Realität halt bemisst, muss man halt Sachen so einsehen, wie das zum Beispiel Nazis eine der ersten Opfer von Nazis waren, als die nach der langen Messer war. Weißt du, oder dass Juden und andere Minderheiten halt nach irgendwelchen anderen Kriterien in eben Arbeitslagern und Vernichtungslagern ausgegrenzt haben, um ihr eigenes Überleben zu steigern. Also dann haben dann so gläubige Juden, nichtgläubige Juden eben ausgeschlossen aus ihrer Gesellschaft, so aus ihrer Gemeinde in diesen Vernichtungslagern. So, wird sie da jetzt dazu hingehen und irgendwie daraus ein Narrativ spinnen? Nee, wird sie nicht. Weißt du, die wird jetzt nicht sagen, ich finde Nazis toll, weil sie Nazis angegriffen haben. OPEX, das würde mich gar nicht wundern. Also wir hatten ja schon mal dieses intersektionale Erinnern irgendwie von dieser wunderbaren Central European University mit der Frau Petto, da die Genderwissenschaftlerin von der Universität da in Ungarn, die da intersektionale Erinnerungen irgendwie gefordert hat. Und das würde mich gar nicht wundern, wenn es Leute gibt, die schon genau an diesen Vergleichen da irgendwie dran arbeiten und dann irgendwie meinen, dass es unglaublich wichtig wäre, das alles in den Vordergrund zu stellen oder irgendwas mit Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder lauter solche Dinge. Ja, nur halt, weißt du, so, du kannst nicht einerseits die Person sein, die sagt, ja, nie wieder und das religiös halt meinen, ja, und gleichzeitig hinkommen und sagen, ja, aber lass mal nicht alles komplett richtig aufarbeiten, wie es passiert ist, sondern nur uns das raussuchen, was wir da wollen. Und du kannst nicht beide Positionen vertreten, das funktioniert nicht. Na gut, ja, haben wir noch was mit dem Beitrag oder wollen wir dann mal weitermachen? Nee, wir können weitermachen. Ja. Gleiche Baustelle allerdings, anderer Bereich. Ah! Jetzt genau ist es soweit. Nachdem wir schon diverse Probleme mit Dungeons & Dragons erkannt haben, kommt jetzt das Alma-Magazin und klärt uns auf, Dungeons & Dragons ist nicht nur all diese schrecklichen Sachen, die wir in den letzten Wochen gelernt haben, rassistisch, kolonialistisch, hast du nicht gesehen, nein. Dungeons & Dragons hat ein Antisemitismus-Problem. Ich habe das Gefühl, meine Urgroßeltern haben irgendwo in meiner DNA einen Alarm hinterlassen, der ausgelöst wird, wenn Juden bedroht werden. Niemand scheint es zu bemerken und wir sind hier nicht willkommen. In diesem Jahr klingelte dieser Alarm über genau das, was mein Job ist, mein größtes künstlerisches Geschäft und eines meiner Lieblingssachen im Wort. Also ich lese die... Das war ein Zufall. Womit ich mich den ganzen Tag beschäftige und wo ich mein Geld mit verdiene, irgendwas zu kritisieren, genau das kritisiere ich jetzt. Oder wie, was muss ich da rauslesen? Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons hat sich von einem obskuren Spiel für Nerds zu einer kulturellen Kraft entwickelt. Oh, woher kenne ich dieses Motiv denn? Kommt schon wieder irgendwie diese Gamergate-Geschichte in meinen Kopf. Wo waren wir denn? Ja, dann kommt halt nochmal eine Zusammenfassung, dass die Oriental Adventures verändert worden sind, dass es einen Rollstuhl gibt und so weiter und so weiter und so fort. Und dann kommen die Zwerge. Diese Zwerge basieren auf J.R.R. Tolkiens Kreationen, von denen Tolkien zugab, dass sie in einem BBC-Interview von 64 dem jüdischen Volk nachempfunden waren. Ich glaube nicht, dass er das zugegeben hat, aber... Nicht vorstellen. Also hier ist ein Zitat, ich weiß nicht, ob das, die Zwerge sind natürlich ganz offensichtlich, würden sie nicht sagen, dass sie in vielerlei Hinsicht an die Juden erinnern. Ihre Worte sind offensichtlich semitisch und so konstruiert, dass sie semitisch sind. Okay, wenn das ein Zitat von ihm ist und nicht von dem Interviewenden irgendwie. Schauen wir mal. Tolkiens Zwerge sind stark, arbeiten mit Juwelen und werden in einem sekundären Status verwiesen. Was? What? Keineswegs. What? Also... Elben, Menschen und Zwerge sind die drei und die sind mehr oder weniger gleichwertig. Also ich hätte nie irgendwie gemerkt, dass Tolkien einen von denen auf einen sekundären Status irgendwie... Zwerge sind keine Helden, sondern berechnende Menschen mit einer großartigen Vorstellung vom Wert des Geldes. Einige sind knifflig und tückisch und ziemlich schlecht. Einige sind es aber nicht, aber anständig genug, wenn man nicht zu viel erwartet. Hat er überhaupt Tolkien irgendwie mal gelesen oder verstanden oder mal irgendwas damit gesehen davon? Weil da ist es doch wirklich so, dass das Zwerge sind selbst halt sehr hart ausgrenzerisch gegenüber anderen Ethnien in diesem Universum. Genauso wie man gegen Zwerge genauso ausgrenzen ist. Das ja, heißt, aber merkst du es nicht, Opex, um zum Judentum zu konvertieren, muss man sehr hartnäckig sein und viel lernen und so. Also da, die sind auch sehr geschlossen und hier schreiben sie auch, ihre Vorfahren auf die Gründung ihrer ältesten Hochburgen in der Jugend der Welt zurückführen, sie geben ihre Traditionen nicht leichtfertig auf, sie haben einen starken Sinn für Gerechtigkeit, sie vergessen nur langsam das Unrecht, das sie erlitten haben. Zwerge werden in dieses Spiel geschrieben, um zu entscheiden, ob sie nicht der Held sein wollen, ein Fantasy-Kumpel, der die Menschen und Elfen mit schimmernden blonden Haaren also der denen zuarbeitet praktisch. Also in keinem Spiel wäre, an das ich mich erinnere, und ich habe in vielen Runden viel Fantasy gespielt, nirgendwo hätte ich einen Zwerg erlebt, der sich von irgendwem was hat sagen lassen. Also ja, und jetzt pass auf, und selbst wenn, wo ist das ein Problem, so Antisemitismus als Teil von einer Fantasy, von einem Fantasy-Welt, irgendwie Fantasy-Welt-Ding zu haben. Wo ist das ein Problem? Wer ist dadurch vernichtet worden? Ist jetzt irgendwo wieder ein Ofen angesprungen oder was? So, was soll der Scheiß? Dazu gibt es dann noch das Beispiel. Hätten die Sporte gehabt, wäre alles viel besser. Ja, geil, Alter. Das ist auch das Spiel mit den Klischees, ne? Das kriegt ja jeder so ein bisschen ab. Natürlich. Ja. Das ist ja auch, wovon das lebt, weil du kannst ja, wenn du dir eine eigene Welt ausdenkst, musst du unheimlich viel Exposition machen. Wenn du mit den Klischees arbeitest, weiß jeder Bescheid. Zwerge mögen Steine, Elfen mögen Bäume und so weiter und so fort. Das ist ja ein Code praktisch, an dem die sich erkennen und dann im Internet ausmachen, welchen Zwerg sie jetzt in den Secondary Status mobben. Der Grund, warum man solche Sachen so interpretieren kann oder warum Leute meinen, das sei eine legitime Interpretation von irgendwas, ist eben dieses postmoderne Ding von, ja, Text ist tot und der Autor hat keine irgendwie Deutungshoheit über das, was er geschrieben hat, weißt du? So, das heißt, du kannst einfach buchstäblich Fehlinterpretationen machen, du kannst sogar noch weitergehen, weißt du? Du kannst sagen, ja, Herr der Ringe ist eigentlich im Endeffekt mein Leben und hier sind die Charaktere aus meinem Leben, die verbinde ich jetzt über Ecken und Kanten und ja, ich bin jetzt Gimli, weißt du, oder ich bin jetzt Frodo. Das ist so absurd. Alter, oh, Es wird dann noch gesagt, dass der untote Lich, dass das auch geklaut ist, weil der benutzt ein Gefäß, um seine Seele aufzubewahren. So was Ähnliches gibt es auch im Judentum. Also da wird praktisch dann der echte jüdische Kultgegenstand wird unter diesem Unsinn vergraben. Und natürlich der Golem, weil Golem halt im Fantasy steht halt einfach für ein Konstrukt. Das kann ein Golem sein, wie in der alten jüdischen Sage, aus Erde oder Lehm, aber es kann halt auch aus Metall oder Fleisch oder was auch immer sein. Warte. Du willst mir sagen, dass der Typ ernsthaft denkt, dass Tolkien so ein fetter Antisemit ist, dass er Juden in seiner von ihm selbst erstellten Fantasy-Welt hat überleben lassen und in die Form von Zwergen gegossen, die nicht einmal irgendwie der Feind sind. Ich meine, wenn ich eine Fantasy-Welt habe und ich bin ein Antisemit, dann werde ich nicht wollen, dass in meiner Story Semiten vorkommen oder Juden oder irgendwas dem nahestehend. Ich würde sagen, hier ist meine perfekte Utopie, so geil. Und dann wird es vielleicht irgendwie geben, ja, damals gab es so diese Gruppe, die ist aber ausgelöscht worden und man hat jeden Einzelnen erwischt. Wie antisemitisch ist der Typ, wenn er nicht einmal in seiner Fantasy-Welt antisemitisch ist? Wo soll das sein, Alter? So, keine Ahnung, ich mag es nicht, irgendwas Ekelhaftes so in meinem Leben um mich herum zu haben. Warum sollte ich darum eine Fantasy-Welt schreiben, in der dieses Element, was ich nicht ausstehen kann, sehr präsent ist und sogar in einer neutral bis positiven Rolle steht? In einer hilfreichen Rolle? Sollten da nicht Zwerge dann, wenn er sagt, ja hier, ich bin so ein Antisemit, Zwerge sind jetzt Juden, sollten jetzt nicht irgendwie die Zwerge mit den Orks zusammenarbeiten? So, oder keine Ahnung, gegen die Menschen sein? Die verwalten Finanzen. Was ist daran inhärent jüdisch? Ja, ich meine so, ja, bei uns in der Welt, ja klar, wenn man denen im Mittelalter gesagt hat, du darfst das Feld nicht verpachten und mit Tieren darfst du auch nicht arbeiten, also ja, such dir irgendwie einen Job und hat man halt gesagt, ja, gehe ich halt in Wissenschaft und in Jura und in Finanzen rein. Aber, Digga, Zwergen hat niemand verboten, auf dem Land zu arbeiten. Nee, dieser Person geht es wirklich darum, dass man dass man das mainstreamt, also die Worte rausnimmt, dass der Golem ein Konstrukt wird, dass das Phylakterium Talisman heißt. Gott, Alter. Und weil der Golem ist nicht länger der Lehmriese, der von Juden beschworen wurde, um sie vor Pogromen zu schützen. Der Begriff wurde auf eine wandelnde Figur reduziert. Im Monsterhandbuch ist der Golem nur ein grobes Tier, das keine Ambitionen hat, keine Nahrung braucht, keinen Schmerz empfindet und keine Reue kennt und existiert, um den Befehlen seines Schöpfers zu folgen. Diese Auslöschung der jüdischen Tradition fühlt sich absichtlich an und reduziert einen geschätzten Verteidiger auf einen nicht denkenden Hulk, um ein Handlanger für einen Zauberer zu sein. Also so, ja, aber ja, die benutzen das Wort, die seid ihr alle bescheuert? Ich werde nicht aufhören, Dungeons & Dragons zu spielen, bla bla bla bla. Wenn Wizards jedoch ein Spiel für alle machen möchte, ach guck mal, kennen wir den Satz nicht irgendwoher? Wie sie es langsam tun, gehört dazu, den Antisemitismus zu beseitigen, anstatt die Kodierung zu vergraben und zu hoffen, dass niemand etwas davon merkt. Da haben wir wieder die Codes. Was ich vorhin meinte, die Subkultur, ne? Die haben die alle, die Codes. Zeigt, dass das Rollenspiel-Klientel rechts anschlussfähig ist, oder was? Ja, weißt du, weil Dungeons & Dragons wird ja auch von Neonazis sehr oft zitiert, so, und richtig geil gefeiert, ne? Die finden es ja richtig toll, so eine komplexe Fantasy-Welt zu haben, so. Die stürzen sich ja förmlich drauf, die Zwerge ja auszulöschen in jeder Kampagne. So. Ja, klar. Es gibt auch so offizielle Module von Dungeons & Dragons, wo es heißt, ja, betreib deine eigene Vernichtungslager. So, das ist einfach so cringe, Mann. Was soll der Scheiß? Ist in der Welt nie irgendwas anderes passiert, außer am Holocaust, Mann? Ja, das hier geht es ja nicht mal um Holocaust. Hier geht es nur um jüdische Traditionen. Aber, aber ich finde es auch, also dann, was kriegen wir dann auch unsere Wölfe wieder und die kleinen Mädchen mit den roten Käppchen und Frau Holle und Zwerge waren doch auch zuerst bei uns eigentlich. Siegfried hat doch von den Zwergen sein Schwert bekommen und die Tarnkappe hat er von denen doch und so. Ne? Ja. Geh weg, Alma. Geh weg. Außerdem sind Juden keine Zwerge, sondern Menschen, wenn überhaupt. Also wenn man von den Rassen ausgehen will. Hat er einfach gesagt, Juden sind eine andere Rasse und das ist rassistisch. Hier, das fand ich ganz interessant. Müssen wir mal die Augen offen halten, was da jetzt am Ende rauskommt. Achtung, Achtung, sagt Nina Kiel. Ihr seid Game- oder Narrative-DesignerInnen und habt freie Kapazitäten, um mindestens bis zum Jahresende an einem Spielprojekt mitzuwirken. Dann meldet euch bei mir. Worum geht's? Sensibilisierung für Radikalisierungsprozesse. Zielgruppe Jugendliche, Anwendungskontext, Bildungsbereich, bezahlte Arbeit von Orama, also ist Homeoffice, bla bla bla. Also ich würde sagen, was Öffentliches oder was Semi-Öffentliches, auf jeden Fall, glaube ich, steckt da Steuergeld drin. Sie sagt leider nicht, was es ist, aber ich denke, das werden wir früher oder später hier besprechen. Insbesondere Bewerbungen von POC, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, queeren Personen und Menschen mit Behinderung sind gerne gesehen. Bei Interesse schreibt mir einfach eine DM und schickt mir eure Kontaktdaten sowie Links zu einem Portfolio oder Referenzen. Die sensibilisieren uns dann für Radikalisierungsprozesse, ja. Und das wird sicherlich prima laufen mit Leuten, die Frau Kiel sich aussucht und die sie als POC bezeichnet. Das finde ich auch ziemlich bitter, dass sie halt hier nicht einfach einen Link zu dem Projekt hinhaut und sagt, bewerbt euch da, sondern sie möchte das nochmal filtern. Also sie gibt nicht die Möglichkeit allen Leuten, sondern nur denen, die bei ihr durchkommen. Und ja. Ich als cis, hetero, old, white man braucht ja doch gar keinen Brief zu schicken. Ist das schon abmahnfähig? Ich weiß es nicht. Ja, wäre eine gute Frage eigentlich, ne? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt toxisch männlich bin, kann ich mich dann bewerben, weil sie jemanden mit Behinderungen sucht? Wenn du wieder sagst, ist das nicht auch eine Sensibilisierung von Radikalisierungsprozessen? Und wenn ich nicht als weißer Mann da hinkommen kann und mich darüber bilden kann, wenn ich möchte, zur Deradikalisierung, ne? So, ist es dann nicht so eine Sache, wo ich mich dann weiter radikalisiere deswegen? Eigentlich müsste man jetzt eine Bewerbung hinschicken als schwarze Lesbe, die im Rollstuhl sitzt. Und wenn ich dann da auftauche und sie sagt, Moment, wo ist die schwarze Lesbe? Sag ich, in mir drin. In mir drin? Was haben Sie gedacht? Dann holt sie die Polizei, dann denkt sie, was sie fressen. Tja. Aber den Job kriege ich, glaube ich, nicht. Ich glaube auch. Dann kann sie ja klagen. Ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Was war eigentlich mit GameStar, war es, glaube ich, ne? Wo du irgendwie die Woche über geschrieben hattest, die hätten da irgendwas beworben von jemandem, der Mitarbeiter war. Ja, nicht beworben. Sie haben gesagt, das ist ein super Spiel, haben ihm 80% gegeben. Und einer der Leute, die da als Autoren für zusätzliche Autoren ist, der zusätzliche Autor ist der Titel, ist ein alter Bekannter von uns, Dennis Kogel. Ja, okay. Und er schreibt ja des Öfteren auch frei für die GameStar. Und da habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich cool, sie aufzufordern, nach alter Gamergate-Sitte einen Disclaimer vor diesen Artikel zu machen. Aber die ignorieren mich da vollkommen. Also ist denen egal, auch wenn es ein paar Leute liken oder so. Die reagieren einfach nicht. Da wird stur einfach weitergemacht. Naja. Ah, nee. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, weil in diesem Artikel hier steht drin, der wäre auch schon bei Tichys Einblick veröffentlicht worden. Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine aber auch nicht. Ich habe den zwar auch gelesen, aber ich glaube nicht, dass wir den schon hatten. Ja, hier geht es auf jeden Fall, also das ist hier von der Webseite von Hubertus Knabe. Der war ja mal der Chef von dieser Gedenkstätte da, wie heißt sie nochmal? Hohenschönhausen. Ja, genau. Und das war ja so eine komische Geschichte mit der linken Regierung und irgend so einem da, der ihn da irgendwie abserviert hat. Die ich jetzt gar nicht mal aus dem Gedächtnis richtig zitieren kann. Seinem Stellvertreter wurden sexuelle Belästigung oder sowas vorgeworfen und er wurde dann rausgemobbt, weil er da nicht schnell genug, weil die Herrschaften das gehabt hätten. Und ja, stimmt. Sondern gesagt hat, lass uns doch mal gucken. Ja, genau. Und er hat sich jetzt hier ein Buch angeschaut, was vor ein paar Jahren wohl schon veröffentlicht wurde. Unter anderem halt, also Annetta Kahane ist ja eine von den Herausgebern. Und das Buch trägt den Titel Nach Auschwitz, Doppelpunkt, schwieriges Erbe DDR, Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung. Und also ich finde schon allein dieses Nach Auschwitz, was zum Teufel hat Auschwitz mit der DDR zu tun? Also dieses Buch gibt Auskunft insofern halt, dass sie quasi, also laut Herrn Knabe, der sich das halt komplett durchgelesen hat und darüber einen Artikel verfasst hat in einem Fachblatt, was herausgegeben wird für Geschichtslehrer. Und die haben den letzten Absatz aus diesem Artikel, den er da drüber geschrieben hat, rausgestrichen. Und in dem letzten Absatz geht er halt auf die Herausgeber ein und deren Vergangenheit im Zusammenhang mit der DDR. Und das haben sie halt einfach rausgestrichen, so nach dem Motto, ja, das ist unwichtig und Persönlichkeitsrecht und so weiter und so fort. Und er sagt hier natürlich richtigerweise, dass das ja Personen des öffentlichen Lebens sind, die sich damit zufrieden geben müssen, dass man auch über ihre Vergangenheit dann spricht in der Öffentlichkeit, wenn das relevant ist, was in diesem Fall natürlich ist. Und sie probieren ja quasi zu konstruieren, dass alles, was an der DDR irgendwie schlecht war, ja quasi Erbe des Nationalsozialismus ist. Da wird dann unter anderem das Wort Antikommunismus mal wieder da gebracht, was ja in letzter Zeit irgendwie häufiger mal auftaucht. Also das wird natürlich beklagt, der Antikommunismus in der heutigen Zeit. Und ja, also es ist im Prinzip, der Herr Knabe sagt ja auch, dass eigentlich dieser Anspruch, ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel, also quasi die Art und Weise, wie DDR-Zeitgeschichte betrachtet wird, halt komplett irgendwie umzudrehen, zu ändern, was ja ein ziemlich, ja, hartes Vorkommen, also was, wo man sich ja auch nicht was vornimmt, ne? Wenn man das möchte. Und das wird also in diesem Buch überhaupt gar nicht vernünftig vertreten. Also es taugt halt nicht dafür, um dem gerecht zu werden. Was sie halt meckern, ist halt zum einen, dass es, wie ich eben schon gesagt habe, dass es halt angeblich Antikommunismus herrscht aktuell und dass ja die schlimmen Sachen quasi von den Nazis wären. Und ja, das ist dann halt auch schon. Und die heutige Gesellschaft ist halt blöd und die DDR war ja nicht so schlimm und deswegen müssen wir ja dann mal, also quasi sinngemäß, läuft es halt darauf hinaus, ne, dass halt die Bitte sich an die DDR jetzt mal anders erinnert werden soll, nämlich insofern, dass sie ja dann immer noch besser war als die Nazi-Zeit und ja, Kommunismus ist halt auch nicht so schlimm und kann man ja mal wieder vertreten oder so. Also fand ich ganz schön krass auf jeden Fall. Wenn ich mir dann auch wieder überlege, also dieses hier Geschichte für heute, das ist diese Zeitschrift von den Geschichtslehrern halt, wo das drin erschienen ist und ja, angeblich scheint es da halt auch jetzt schon ein ja, da halt Leute gegeben haben in dieser Redaktion von diesem Ding, die damit halt nicht einverstanden waren und irgendwelche Streitereien da, weswegen sie das dann halt rausgestrichen haben, den letzten Part. Also es hatte die DDR nicht irgendwie Stasi, Bespitzelung und Mauernschützen? Weil der Onkel Hitler, der das so beigebracht hat. Ja, aber ist die DDR nicht grundsätzlich etwas gewesen, was radikal eben ja, sich auf dem kompletten Gegenteil doch aufgebaut hat? Also, ja, das war ja Tarnung. Da hat der Onkel Hitler gesagt, so jetzt tun wir sowas, machen wir was anderes. Aber dann so, als würdest du sagen, dass, also wenn du aus Nationalsozialismus ganz leicht so die Effekte überholen kannst in Sozialismus rein, dass die doch irgendwo nah beieinander sind, ne, und nicht so komplett Gegensätze. Hängen wir ja ein Hufeisen also, an die Wand und nennen mich Adolf. Es ist absolut krass, wenn man sich mal überlegt, wie also was für eine Instanz diese Amadeo-Antonio-Stiftung von der Frau Kahane und dieses ganze Gelaber halt eben ja mittlerweile annimmt. Also es ist ja sogar so, dass irgendwelche FDP Landtags- und Bundestagsleute sich da irgendwie auf die berufen und die irgendwie einladen. Also jetzt nicht die Karane direkt, aber irgendwelche Leute von der Amadeo Antonio Stiftung halt und so. Und mit denen da reden und dieses IDZ Jena da irgendwie zitiert wird bei der Naumann Stiftung, warum es irgendwie gut wäre, irgendwelche Leute halt vom Diskurs auszuschließen und so. Und die können solche Bücher hier rausgeben, wo jetzt hier ein richtiger Historiker halt irgendwie sagt so, und es ist eigentlich ja schon vom Titel her, würde ich schon denken, ich weiß, wohin die Reise geht, ne? Also wenn man da irgendwie mit Auschwitz ankommt und dann irgendwie sagt, die DDR hätte ein schwieriges Erbe gehabt, und dann irgendwie sagt Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung, also da ist für mich eigentlich schon klar, wo die Reise hingeht, ne? Also selbst bevor ich das... Ja, aber immerhin ist ja keiner der Autoren früher selber bei der Stasi gewesen. Oder ja, so, und oder? Wenn man das dann geschrieben hat in seinem Artikel darüber, dann wird es rausgestrichen, weil das ja schlecht ist, ja. Diese Information. Also unglaubliches Vorgehen eigentlich. Also die Zwischenüberschrift fand ich gut hier. Hitler wäre Architekt gewesen für die DDR oder so. Also da muss man doch sagen, die DDR ist doch, glaube ich, erst 53, 54 gegründet worden. Da war Hitler schon 10 Jahre tot, also. Irgendwie passt das nicht, es gibt ja auch dieses berühmte Ding da von irgendeiner Kommunalwahl oder so, wo die SED da irgendwie den Leuten sagt, wenn sie früher für überzeugte Nazis gewesen wären, dann müssten sie sich jetzt da der SED anschließen und solche Dinge. Ne? Also hat schon irgendwelche Berufungen darauf irgendwie gegeben. Ja, also und Antikommunismus, ne? Also das ist ja ganz furchtbar, wie antikommunistisch hier unsere Gesellschaft heutzutage ist. Das muss man ja ganz hart kritisieren, ne? Weil das ist ja einfach nur für die Liebe und für die Gerechtigkeit und Ja, aber auch der Antisemitismus, den und es gibt ja nur zwei Kahane, ne? Dass sie das immer wieder betonen muss. Und es gibt ja nur zwei Dinge, die man haben kann, ne? Entweder du hast Linksextremismus oder du hast Rechtsextremismus und ja, deswegen müssen sie dir natürlich sagen, was das Beste ist. Dazwischen gibt es natürlich nichts, ne? Weil alles andere führt ja alles in den Rechtsextremismus dann, ne? Und deswegen System Don Alfonso und so. Wisst ihr, eigentlich wollte ich jetzt keine Werbung machen, aber morgen erscheint mein Buch Nach Weimar, schwieriges Erbe des Dritten Reiches. Habe ich zusammen... Dafür hast du einen Verleger gefunden. Ja, Rohrbombenexplosion in Berlin-Schöneberg. Oh, an dieser Stelle findest du Inhalte. Ah, von Joe Heroes, Wahnsinn. Super. Kommt da noch was? Ja, da war so eine Geschichte von einem, den sie mit einer Bombe erwischt haben, so ein Rohrbomben-Spielzeug. Wenn du ein bisschen rumstrollst, Chris. Ja, und den, dann sind sie mal zu dem nach Hause gegangen und dann haben sie da einen Mitbewohner gefunden und einiges an Chemikalien und so weiter und ja, so Zeug, wo man eben noch mehr Bomben mitmachen kann und so weiter. Und dann stellte sich dann raus, dass die alle, dass das beides irgendwie zwar Linksradikale sind, aber eben Mitarbeiter auch in entsprechenden Einrichtungen, die eben den Rechtsextremismus in Berlin bekämpfen. Der eine war, glaube ich, sogar Lehrer an der entsprechenden Stelle. Ja, sein in Trier geborener Mitbewohner Gregor D., ebenfalls Politikwissenschaftler, soll als Lehrer arbeiten, ja gut. Gegen beide lief schon ein Verfahren 2016 wegen Verstoß gegen das Versammlungsverbot. Aber was du so sagst, diese Typen werden ja hier, das steht im nächsten Absatz, es gab halt auch schon eine Explosion am 20. Januar und da waren es halt keine Spielzeuge. Ja. Trümmerteile flogen bis zu 80 Meter weit, okay. Scheiben hinter verschlossenen Fensterläden barsten. Das ist nicht klar, ob die das auch waren. Was ist denn da sozusagen hochgejagt worden? Die haben Rohrbomben gebaut, soweit ich das verstanden habe. Okay. Ja, man will doch irgendwas beschädigen damit normalerweise. Ja, das können die sich auch nicht erklären. Also weder dieser Anschlag da auf der Straße noch der jetzt da in diesem Hinterhof ergibt ein Motiv, ob das Tests waren oder... Spielereien oder was mit so Feuerteufel. Was halt eine deutliche Sprache spricht, ist, dass beide praktisch in Jobs arbeiten, die mit Steuergeld finanziert werden, also durch Demokratie leben zum Teil. Und dass es da auch so Vernetzungen gibt, wie der eine ist bei dem Projekt, das für das andere zuständig ist, wo wiederum dann bei dem Zwillingsprojekt der andere von den beiden mutmaßlichen Tätern irgendwie vorne dran sitzt. Also Tichy hat das sehr schön irgendwie besprochen und hat das so, der Sumpf, der NGO-Sumpf, also so wirklich, dass ja. jede von diesen gegen Rechtsgeschichten irgendwas mit irgendwelchen anderen macht oder sich teilt oder Personal oder irgendwas. Also das sind genau die Leute, an die diese 1,2 Milliarden in den nächsten 4 Jahren ausgeschüttet werden. Also zum Teil natürlich, sicher nicht alle. Ich denke, da sind sicher auch Aktivisten drunter, die halt wirklich für die Sache sind, aber es sind halt auch viele Geschäftemacher dabei und offensichtlich auch Linksradikale. Da kannst du eine Stange Rohrbomben von bauen, ne? Von dem Geld. Und hier haben wir genau, wenn du mal, das ist wohl einer der mutmaßlichen Täter. Ich weiß nicht, ob wir das hier so zeigen dürfen. Aber wenn du runterscrollst, steht nochmal für welche. Genau, das Projekt Anti-Anti und das Projekt mit youfuck.de, da erinnere ich mich noch, die haben wir auch in der Amadeo Antonio-Liste mit den Empfängern für Geld gehabt oder für eine Demokratie-Leben-Liste. Und das ist dann hier so ein Ding, also es wird hier mit Kindern offensichtlich auch gearbeitet, Schularbeitsgemeinschaften etc. pp. Und der gleiche Typ bastelt zu Hause dann auch schon mal vielleicht eine Rohrbombe oder zwei. Hier jemand im Chat sagt, dass die Explosion wohl eher ein Unfall sei. Das kann natürlich auch sein. Scheiße transportiert, irgendwo hinbringen wollen. Oder irgend sowas. Ah, oder beim Bombebasteln aus dem Fenster geworfen. Okay, auch interessant. Die Thesen hatte ich so noch nicht gelesen. Aber ja, ich denke mal, das wird genauso wieder verschwinden, wie damals dieser Fund von Sprengstoffzutaten. In Thüringen war das, glaube ich. Wo im Endeffekt auch nichts bei rumkam. Aber mal im Auge behalten, ob die Herrschaften da in nächster Zeit dann auch noch arbeiten oder wie die Projekte sich da entwickeln. Ja, Demokratie leben, ne? Aber ganz weit weg von irgendwelchem Extremismus. Da wird er bekämpft und die Demokratie gestärkt. Ja, das Projekt war jetzt natürlich kein Projekt für Extremismus, das stimmt ja so gesehen. Macht dann sogar gute Arbeit da auf seinem Job, aber ja, das passt halt nicht zusammen. Ne? Ja, aber dann verstehe ich nicht, was macht er da? Macht er da wie so ein Priester, der eigentlich nicht an Gott glaubt, oder was? Nee, Kinder, ja. Extremismus ist nicht gut und abends gehe ich dann mit meinem Kumpel Bomben basteln. Ja, super, ja. So Leute brauchen wir. Ja, richtig ehrlich ist es nicht so. An Verlogenes. Das waren demokratische Bomben. Ja. Und die waren vielfältig. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Aus verschiedenen Stoffen. Es werde Licht. Den Gänsekasche an den Unis. Ja, genau. Hier gibt es jetzt so ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Ach ja, habe ich auch vorgehört. Und im Endeffekt, ja, also wie die Überschrift schon sagt, das sind halt Leute, die sich da Gedanken drüber machen, dass halt viele Vorträge abgesagt werden, wenn die Thesen der Vortragenden nicht politisch, moralisch, fortschrittlich erscheinen. So wird es hier formuliert von der Maria Sibylla Lotta. Die Professorin hat den Lehrstuhl für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum inne und gehört zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Uni Bochum, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist so ein hässliches Ding. Ne? Ist Bochum unethisch, meinst du, ja? Nee, die Universität, das Gebäude ist einfach so hässlich, dass wir nicht für Ästhetik stehen oder Ethik. Oh, hör mal auf, über meine Heimat! So ja, genau. Vielleicht ist das ja innen schön. Auch nicht. Nee, wirklich. Ich komm aus hier! Okay. Das ist, glaube ich, die Uni mit den meisten Selbstmorden oder so, wenn man das so prima machen kann auch. Das überall runterspringen und so. Okay. Bist du sicher? Egal. Ich wollte nicht derailen. Genau. Ich sag jetzt mal mutmaßlich. Ja, genau. Selber. Das stimmt, das war nur ein Gerücht. Okay, aber das ist auf jeden Fall eine untragbare Situation, dass die Leute ausgeladen werden. Und das sehen wir ja auch so. Ja. Ich glaube sogar, dass dieser Herr, der mit der Frau Teuteberg geredet hat, bei diesem wirklich guten Interview, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Der war, glaube ich, auch beteiligt an irgendeinem Netzwerk. Das war vielleicht sogar auch dieses hier. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Ja, aber das kann ich nicht. Der Chat hat gerade das hier rechts bemerkt. Haben wir das noch im Thema eigentlich drin? Denn das Was? Bundesfamilienministerin Giffey hat einen Schutzbrief vorgestellt. Nee, das haben wir nicht drin. Nee. Habt ihr das gesehen? Nee, ich habe es nicht so gesehen. Info-Heft, das sieht aus wie ein Pass. Er verkauft jetzt Versicherung, oder? Und da steht drin, dass das nicht gut ist. Schutzbrief ist sowas fürs Auto, oder nicht? Nee, das ist, damit die Eltern das lesen können, damit sie wissen, dass sie ihre Tochter nicht verstümmeln werden sollen. Also, okay. Also ja, das, ja, und das Ding sieht dann wirklich aus wie ein Pass vom Design her. Also, als wenn das wirklich nutzen würde. Natürlich hier berichtet über so einen Gutschein, den er gekriegt hat für FFP2-Masken. Irgendwie so ein Preisnachlass oder so, auch völlig hanebüchen, aber sehr edel aufbereitet sozusagen, das Ganze. Ich erinnere mich halt an, hey, don't touch me there, this is my no-no square. So ist ähnlich hilfreich, denke ich. Ja, hier der Gazat, das ist ja ein libanesischstämmiger Kanadier und Professor für Evolutionsbiologie. Der legt sich ja ganz gerne mal mit den ganzen Postmodernisten und so an, weil er als Evolutionsbiologe natürlich der Meinung ist, dass sowas wie Geschlecht auch eine biologische Komponente hat, also dass die Evolution da nicht beim Hals aufhört. Meistens macht er sich das schwer lustig über die Leute. Ne? Sich das auch auf das Verhalten auswirkt und so. Ja, er macht sich natürlich auch ein bisschen lustig über dumme Leute, aber immer auf eine faire Art und Weise, wie ich schon finde. Ja. Zum Beispiel hat er sich hier jetzt halt auch mit dem Seth Rogen angelegt und dahinter ja einen Artikel bei Psychology Today drüber geschrieben, der auch veröffentlicht wurde, aber irgendwie nach einer Viertelstunde oder so dann wieder depublished wurde. Und das ist hier ein Artikel von Bounding into Comics, was ich auch eigentlich nochmal empfehlen kann, zumindest als englische Quelle, haben die, hier fehlt das Logo irgendwie, aber es ist Bounding into Comics. Die haben eigentlich immer ganz gute Artikel über diese ganzen Geschichten hier, die da so in der Unterhaltungsbranche an politischer Korrektheit und so da irgendwie stattfinden. Und John F. Trent, das ist der Chefredakteur von denen auch, der hat hier halt darüber berichtet und auch die Tweets hier nochmal zitiert und so, worum es hier ging und was im Endeffekt die Sache war, ist, dass der Gazat ihm halt vorgeworfen hat, dass also dem Seth Rogen, dem Schauspieler, vorgeworfen hat, dass er da so Virtual Signaling betreibt, also halt von seinem hohen Ross und seinem vielen Geld und so irgendwelche Leute belehrt oder irgendwie zeigen will, was für ein... Der ist aber auch schön gewesen hier, der erste war echt schön. The truly privileged elites know that deep down they are frauds. They suffer from existential guilt. Hence, one of the ways by which they assuage the guilt albatross around their necks is to demonstrate to the world that they are truly compassionate, truly loving, truly caring, truly profound. Hence, they love all undocumented immigrants. They love Mother Earth. They love the ozone layer. They love BLM. They love socialism. They love inner cities. They hate the gentrification of neighborhoods. Blah, blah, blah, blah. This permits them to sleep better at night. Und darum geht's. Ja. Darum geht es bei diesen ganzen Leuten. Und ich finde es schön, dass Seth Rogen ist, von dem konnte ich noch nie leiden. Ja, Seth Rogen hat auf jeden Fall dann geschrieben, ja, aber warum war ich denn schon immer ein Sozialist? Und ich weiß nicht mehr genau, was Gazat geantwortet hat, aber es war auf jeden Fall auch gut. Versucht er seine Berufsehre zu verteidigen oder was? Der Rogen. Ja, genau. Aber war ich dann auch ein Sozialist, als ich kein Geld hatte? Und er schreibt dann hier, weil viele junge Sozialisten. Weil viele junge Leute Sozialisten sind. Haben eine Utopie zu schaffen. Und wenn sie dann erwachsen sind und eine Menge Geld haben. Ja, dann wollen sie zeigen, wie gut sie sind, damit sie da in Hollywood, wo das wichtig ist, irgendwie dazugehören können. Eieiei. You are as ignorant as my out of order toaster. Hat er mir schon auch gegeben, ne? Hier mal ein Ausschnitt aus einer gedruckten Zeitung. Das gab es früher. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es ist die Frankfurter Allgemeine am Sonntag zum Thema Gendern. Eine E-Mail an Hornscheid hätte so begonnen. Sehr geehrtix Professix Hornscheid. Das X hat Hornscheid aber verworfen und plädiert nun für die Endung ens. Das geht so. Sehr geehrtens Professens Hornscheid. Einmal begonnen, greift die Sprachreform immer tiefer. Hornscheid verändert alle Pronomen. Ein Gespräch über Fahrräder verliefe so. Wenn's gehört das Rad, es ist ens Rad. Haben alle solche Räder? Ja, alle aktivens Radfahrens aus ens WG haben so ein Rad. Einens ander Mitbewohnens hat sogar zwei Räder. Joguto Gulag. Ja, when me and my friends take over, you got to go luck. Wenn's gehört das Rad, haben Ens solche Räder? Ja, das klingt für mich so, wie als würde man sich gerade darüber unterhalten, wem man jetzt sein Rad wegnehmen muss, damit alle gleich viele Räder haben oder gleich wenig Räder. Ich ens Rad haben alle solche Räder. Ja, alle aktiven Radfahrer aus ens WG haben so ein Rad. Eines andere Mitbewohner hat sogar zwei Räder. Stimmt. Stimmt eigentlich, ja. Habt ihr gut gesehen, ja. Da hat die das ja plagiiert, siehst du mal hier. Ich glaube, das beweist jetzt, dass Frau Hornscheid eine Rechtspopulistin ist, weil wenn ich an Holland denke... Hast du gerade Frau Hornscheid gesagt? Ja, habe ich gesagt. Also... Das kann in Zukunft strafbar sein. Ja, aber so ist es nun mal. Was soll ich tun, Herr Werther? Ja, okay, also Enz Hornscheid hat gesagt... Also das Kind hat gesagt, hat es nicht gesagt, aber die will es machen, dass wir es so machen wie in Holland und in Holland, da gibt's. Enz will es machen, ja. Dass Allens es so machen. Ja, willkommen bei den Weltraumaffens. Genau, wir haben 20 Jahre gebraucht, um das rauszuarbeiten hier. Ich finde es auch geil, dass sie das einfach mal ändert. So. Ja, gestern Professex, heute Professens. Ja, was gibt's da, um zu gucken? Ja. Hast du Schwierigkeiten oder was damit? Ich glaube, das hat schon ein paar Jahre gedauert, oder? Das mit dem Professex, das war ja auch schon so 2014 oder so. Aber wenn, ja, ich glaube auch, also das ist halt so wie bei einer guten Band. Ne? So, ja, die ersten Sachen, die sind halt eigentlich immer besser gewesen, oder? Also vor allem das mit den anderen Wörtern, ich meine, bei den Hauptwörtern ist das ja noch irgendwie nachvollziehbar, aber das ist Enz, es ist Enz Rad. Das haben wir ja gerade schon rausgearbeitet. Das liegt ja daran, dass sie uns hier zu geheimen Holländern machen will. Das ist nur Psy-Orb. Sie will, dass wir alle werden wie in den Niederlanden, weil das wollte ich ja gerade sagen. Wenn ich daran denke, dann denke ich immer an diesen hier Wilders und die will alle, dass wir werden wie der Wilders und hier, das ist eine rechte Psy-Orb. Turbo. Genau. Hey Junge. Wir sollten alle mehr sein wie Rudi Carrell. Das ist ein Mann, der hat noch einen Arsch in der Hose gehabt. So ein Kulturmarxismus, Junge. Gott, wenn ich das Gesicht sehe, dann werde ich genauso zornig wie die. Ja, Genderpolitik, Kritik an neuem Entwurf zur Bestimmung von Geschlechtern kommt hier von Birgit Kelle. Und in diesem Artikel geht es halt um den Referentenentwurf, der jetzt noch nicht öffentlich ist, aber wo dem Fokus schon bekannt ist. oder diversen Zeitungen schon bekannt ist, wo sie ja jetzt gerne das Recht ändern möchten zugunsten von Transsexuellen. Und wie Frau Kelly hier schreibt, quasi das machen, was die Grünen vor ein paar Jahren schon gefordert haben. Das wollen jetzt auch SPD und CDU machen, dass man halt so einen Eintrag da einfach verändern kann und auch hinterher wieder zurückändern. Das ist vor allen Dingen auch so ein Punkt, den Frau Kelly hier herausarbeitet, wo man sich halt auch fragt, was das dann soll. Also selbst wenn man jetzt irgendwie Verständnis noch dafür hat, dass die Leute... Also dass man jetzt generell, wenn man jetzt meint, man wäre im falschen Körper, da sich seinen Eintrag ändern kann. Ja, aber es ist doch fluid. Dann, was macht es halt für einen Sinn, denn hinterher wieder dann zurückzuändern, einfach dann so, ne? Also, oder dann mehrfach, dann oder hinterher, danach dann nochmal wieder, oder das ist ja quasi keine, ja, also im Endeffekt. Und sie will auch, also sie schreibt hier, dass sie das dann auch mit dem, also dass Gerichte das dann entscheiden sollen, aber die Gerichte kriegen quasi den Auftrag, das dann natürlich immer so zu entscheiden, weil anders wäre es ja blöd. Das wäre dann nicht so in dem Interesse von den Leuten, die da ihren Eintrag halt verändern wollen. Ja, und diese ganzen also wir haben ja im Moment halt eben nach diesem transsexuellen Gesetz, was schon eine Weile alt ist, da gibt es ja so diverse Hürden, die man dann nehmen muss, bevor man irgendwas machen kann. Und diese Hürden lehnen die Leute halt alle ab, weil sie meinen, das wäre Bevormundung oder so, ne? Also dass man ja, irgendwie erstmal im Alter oder nicht? Erstmal oder so. Ja, das, aber dann auch, du musst ja erstmal ein paar Jahre dann quasi als dieses Geschlecht dann leben. Das ja, aber wenn hier drin steht, dass Leute das ab 14 entscheiden können, dann kommen da vielleicht dann noch so, wie heißt die Pubertätsblocker und sowas ins Spiel. Und da ist es halt dann auch, bist du auch auf einer Schiene, nur noch schwierig änderst. Ja, aber davon steht hier nichts drin, auf jeden Fall von den Pubertätsblockern jetzt. Aber ja. Ja gut, aber wenn ich mich das so erklären kann, muss ich dann nicht auch die Hilfe bekommen, die... Also. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt hier als nächstes noch den Herrn Brandenburg. Das hatten wir letzte Woche mit diesem Artikel und der Herr Brandenburg ist aber einer von den Autoren von diesem Antrag gewesen, von der FDP. Und ja, er schreibt halt eben, dass das nicht stimmen würde, was wir letzte Woche schon gesagt haben, was da in diesem Artikel drin stand, so ein bisschen. Zum Beispiel sagt, das ist nach deren Antrag jetzt, also das ist nicht dieser Referentenentwurf, sondern das ist der Antrag von der FDP. Dass sie da gesagt haben, dass es auch ab 14 nur mit den Zustimmungen der Eltern dann wäre. Und es ist auch Beratung verpflichtend, soweit ich weiß, ne? Heute. Ja, Beratung war da aber, glaube ich, auch noch bei. Mhm. Aber das ist halt auch die Frage, ne? Wenn sie halt vorher alles definieren, dass es halt Diskriminierung ist, wenn du Nein sagst, wie soll denn diese Beratung aussehen? Mhm. Schön zurechtgenatscht, ja. Sozusagen das Thema. Und hier war diese Geschichte halt mit der Diskriminierung, wo ja hier was war es, Tagesspiegel oder so, ich glaube, es war in der FAZ. Auf jeden Fall Sanktionen bis 2.500 €, wenn frühere Geschlecht oder Personen genannt werden, auch dann, wenn es nicht diskriminierend Absicht geschieht, ein Staat, der das unter Strafe stellt, fordert seine Bürger zum Schweigen oder zur Lüge auf. Sagt der Brandenburg, richtig ist nach Paragraph sowieso, bla bla, Gesetzentwurf, wird diese Geldbuße nur dann erhoben, wenn sich jemand vorsätzlich in diskriminierender oder schädigender Absicht auf den früheren Geschlechtseintrag bezieht. Aber tut mir leid, also dafür habe ich jetzt schon zu viel von dieser ganzen Meckerei in irgendwelchen sozialen Medien mitbekommen, um zu wissen, dass dieses diskriminierende Absicht oder was auch immer, das ist nicht eindeutig genug. Das funktioniert so auch nicht und das ist ja immer diskriminierend, ist alles diskriminierend. Irgendeine Quattro-Milf zu sagen, dass sie eine Berufsunterdrückte ist oder hier dieses ganze System Don Alfonso's Zeug ist auch alles diskriminierend, geht auch alles nicht, muss auch der Staatsanwalt kommen und so weiter. Die Frage ist jetzt aber, wer entscheidet dann, ob Frau Hornscheid jetzt in diskriminierender Art und Weise gemeint ist oder nicht? Ja, natürlich Frau Hornscheid. Wer entscheidet das? Ja, entscheidet das Frau Hornscheid, aber dann ist es kein Rechtsstaat. Dann sollte man dieses Gesetz besser mit Sicherungen ausstatten. Und wir wissen ja alle, der weiße Mann kann es nicht alleine. Er braucht die weiße Frau und auch im Zweifelsfall die Cis-Frau, die ihm hilft, sagt Sibel Schick. Nicht, dass ich sie hier für irgendwas markiere oder so. Ich zitiere aus ihrem Artikel. Ich bringe dazu Kritik an, manchmal auch polemische Kritik. Aber ich markiere sie ausdrücklich nicht für irgendwas. Schon wieder denke ich bei der Aktion Wir Frauen für März. Bürgt eine diskriminierte Gruppe für jemanden, der seine Aufrichtigkeit nicht durch eigene Taten, sondern über die bloße Anwesenheit jener diskriminierten Gruppe beweisen will? Was verstehst du nicht an Frauen für März? Das sind nicht, die hat er sich nicht gesucht. Ja. In den meisten Fällen zumindest, glaube ich. Sondern das waren Leute, die haben das freiwillig getan. Also sie provoziert eben gerne, ne? Steht ja auch da. Und, das ist eine gewaltvolle Strategie. Also sich mit Frauen zu umgeben, die einen gut finden. Oder irgendwie, dass Frauen sich zusammenschließen, um einen Mann gut zu finden, ist eine gewaltvolle Strategie. Denn diese Frauen werden durch ihre öffentliche Unterstützung für März ja nicht plötzlich und magisch immun gegen Diskriminierung. Ganz im Gegenteil funktioniert die Strategie, weil sie diskriminiert werden. Das heißt, sobald sie nicht mehr diskriminiert werden, funktioniert diese Art von Bürgen nicht mehr. Das heißt wiederum, dass durch diese Methoden Menschen wie Merz de facto von der Diskriminierung, die Frauen betrifft, profitieren und es deshalb nötig haben, dass sie diskriminiert bleiben. Dass sie ihn für sein politisches Programm unterstützen, das kommt ihr gar nicht in den Sinn. Ne? Okay. Dabei sind Frauen unter sich nicht gleichgestellt. Eine weiße Cis-Frau aus dem Mittelstand kann eine mehrfach marginalisierte Frau, die zum Beispiel arm, nicht weiß oder transgeschlechtlich ist, diskriminieren. Das wird ausgeblendet. Eine Cis-Frau? In diesem Text geht es nicht um Merz und die CDU. Es ist ziemlich egal, wer die CDU führt. Alle drei Kandidaten, die zur Wahl standen, repräsentierten minimal unterschiedliche Versionen derselben Politik. Christlich, konservativ, rechts, neoliberal. Politiker repräsentieren doch alle Bürger. Der fucking Laschet. Christlich, konservativ, rechts, neoliberal. Okay, christlich, okay. Ja. Der Rest... kriegst du von mir nur Kopfschütteln. Es wird ironisch oft gesagt, dass Frauen heutzutage alles sein können. Ärztinnen, Politikerinnen, Architektinnen. Wer sagt das ironisch? wer sagt das? Also ich kenne eine Architektin. Ich kenne eine Politikerin seit 16 Jahren, die ich gern nicht kennen würde. Und meine momentane Hausärztin ist eine Hausärztin. Also wie unironisch. Wie ironisch, verstehe ich jetzt nicht, Frau Schick. Unironisch sollten wir mehr darüber reden, dass nicht alle Frauen gleichgestellt sind. Dass auch unter Frauen Machtasymmetrien bestehen. Dass auch sie rassistisch, antisemitisch, ableistisch bzw. behindertenfeindlich, transfeindlich und somit antifeministisch sein können. Frauen sind nicht frei von Widersprüchen, sie sind nicht die besseren Menschen, sie können Faschistinnen sein, sie können gewalttätig sein. Es ist an der Zeit aufzuhören, so zu tun, als könnten Frauen all das von Natur aus nicht, einfach weil sie Frauen sind, als seien Frauen, die diskriminieren, bloß eine Anomalie. Das untermauert Geschlechterrollen und macht die Gewalt, die von Frauen ausgeht, unsichtbar. Ich habe es ja gerade im Buchkontext. Ist an der Zeit zu diskutieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und vor allem, in welcher Gesellschaft wir überleben können. Für manche Frauen geht es nämlich um Leben und Tod. Für manche. Einmal alles. Pizza mit einmal alles. Ja, ableistisch, transfeindlich, Frauen, Männer, rechts, neoliberal. Hast du nicht gesehen. Quirzig. Ratatouille. Ja. Und noch immer dieses Pathos am Ende vom Satz, weißt du, so. Immer dieses, alles auf Pathos runterbrechen. Weil das ist so einfach. Dadurch hat man dann eine emotionale Reaktion beim Zuhörer, beim Leser halt generiert und dann heißt es, boah, ja, wow, oh, das ist ja voll tief. Ja. Survival heißt auch so ein Wort, ne? Sie ihr erinnert ja euch da alle noch an die Überlebenden von Gamergate. Ja, genau. Ja, sowas schreiben die tatsächlich, ne? Trauen die sich. Geld dafür. Ich meine, wie war das mit Rassismus als Geschäftsmodell? Ja. Meinst du, die kriegen Geld beim Magazin? Okay, vielleicht. Für die Reputation vielleicht auch. Ne? Also du kannst ja schlecht irgendwie einen auf wir sind die Tollsten hier machen und dann deine Schreiberinnen nicht bezahlen. Nicht? Also, die machen doch immer so Crowdfundings. Ja, wegen mir soll sowas kriegen. Obwohl die Leute, die sonst hier immer die wissenschaftlichen Artikel einreichen, heute nicht da sind, habe ich mal eine eingereicht. Und hier geht es um Fliegen und um Sexualität und unterschiedliches Verhalten zwischen den Geschlechtern. Und die haben mir also bei so Fliegen festgestellt, dass die, obwohl sie quasi die männlichen und die weiblichen Fliegen, fast exakt dasselbe Nervensystem haben. Zeigt sich da trotzdem, wie man halt mit ganz kleinen Unterschieden dafür sorgen kann, dass sich ein geschlechtliches Verhalten dann rausprägt. Und das ist bei den Männern dann so, dass sie ein bisschen besser gucken können und bei den Frauen so, dass sie ein bisschen besser riechen können. So äußert sich das da. Und bei den Männern führt das dann halt eben dazu, dass sie dann die Weibchen halt besser erkennen und bei den Frauen führt das dazu, dass sie den besseren Platz zum Ablegen der Eier erschnüffeln können, bei den Fliegen. Ja, und das ist hier halt mal wieder so ein Beispiel aus der Biologie, wie man eigentlich fast gleiche Tiere, also zwischen Männern und Frauen, halt das fast identisches Nervensystem, aber mit einer ganz klitzekleinen unterschiedlichen Ausprägung, da halt zu einem geschlechtlichen Verhalten dann kommt. Und ja, es ist konstruiert höchstens leicht von der Evolution, ne, weil das dann halt so nötig ist, ne, dass die Männer besser gucken können und die Frauen besser riechen können. Aber ja. Ja, solche Prozesse werden durch viel über Enzyme gesteuert oder so. Stand da was dazu? Das ist Intelligent Design. Als Andrea Dworkin die Welt geschaffen hat, alle biologischen Prozesse werden über Enzyme geregelt. Das sind biologische. Alles dadurch ist alles aufgebaut. Aber ja, das stimmt, was du gesagt hast. Ja, ja, dann klar, wenn das so allgemein auch zu formulieren ist, klar. Wie kann das denn schon so lange sein, wenn die Welt erst 2000 Jahre alt ist, hä? Ich habe gehört, ich habe DNA mit Banane. Alter. Was? Ja. Und wenn das dann aufgetrennt eine wird, Frau, die Helix, dann ist es ein Bananasplit. Ich muss mal gucken, ob ich keine Hemden dafür kriege für die nächste Sendung. Schutz vor Corona für alle Frauen. Ist das so Zero-Covid oder was? Nee, das ist schlimmer. Das ist der Deutsche Frauenrat. Ja, Deutsche Frauenrat. Wir hatten ja letzte Woche das Ding von dem Ralf Bönd, wo er dafür plädiert hat, dass man die Männer bei der Impfstoffvergabe nach vorne rückt, weil die ja schärfere Verläufe haben und eine höhere Sterblichkeit und mehr Betten belegen, mehr Intensivbetten. Und dass es ja dann eigentlich für alle das Beste wäre, wenn man die Männer halt eben bevorzugt, dann natürlich immunisiert. Und ja, hier haben wir jetzt den Deutschen Frauenrat, also quasi das oberste Frauenpolitik-Gremium, wo auch diverse Parteien Mitglied sind, also die Frauenverbände von diversen Parteien und anderen Organisationen. Also. Und die blenden das hier völlig aus, also da ist überhaupt gar keine Rede davon. Bei denen ist es natürlich nur Frauen, Frauen, Frauen. Frauen müssen ganz nach vorne. Frauen sind allerwichtigsten. Frauen tun alles. Frauen machen alles. Frauen sind hier benachteiligt, da benachteiligt, dort benachteiligt. Ski-Session. Die Corona-Ski-Session. Ein baldiges Ende der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Einschränkungen weltweit liegt besonders im Interesse der Frauen. Weltweit bekommen Frauen im Schnitt weniger Lohn, haben weniger Erspartes, weniger sichere Jobs und weniger Zugang zu sozialen Sicherungssystemen. Dagegen sind sie häufiger informell und prekär beschäftigt. Informell? Das ist kein Zugang zu Sicherungssystemen, glaube ich, auch nicht so wirklich. Häufiger in besondere betroffenen Sektoren wie Tourismus oder Gastronomie vertreten, häufiger alleinerziehend übernehmen den Großteil der Pflege- und Sorgearbeit. Ist davon auszugehen, dass von ihren ökonomischen Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen sind, ist das so. Ja. Aber warum ist hier irgendwo die Rede davon, dass die auch verheiratet sind, oft. Das ist ja auch irgendwie ein Faktor, oder? Ja, nee. Frauen stehen immer nur alleine da, wissen wir doch, ne? Ja, yeah, genau. You know. Dass Männer eher so die gefährlicheren Jobs machen. Oder auf jeden Fall wird international deshalb von der She-Session, also der weiblichen Rezession, gesprochen, weil die angeblich 1,8 Mal häufiger ihren Arbeitsplatz durch Corona verlieren. Und ich hatte gedacht, Corona-She-Session ist, wenn du so mit Abstand fährst und aufpasst, dass du halt irgendwie... Nee, das ist der Après-Ski. Ja, aber wie das auch wieder alles zusammenpasst. Also auf der einen Seite machen die Frauen alles und auch die ganzen wichtigen Jobs, die jetzt immer noch da sind und so, aber gleichzeitig sind die auch 1,8 Mal häufiger vom Arbeitsplatz verlieren betroffen. Da weiß ich dann nicht, wie das funktionieren soll. Also tut mir leid. Sind ja auch häufiger alleinerziehend und daran überhaupt nicht schuld. Und fragen wir mal, wie viele von den Männern, die dem gegenüberstehen, gerne ihr Kind öfter sehen wollen. Ja. Fragen wir doch mal so Fragen. Aber man hat doch irgendwo doch sich vorher darüber aufgeregt, dass Frauen ja wegen Corona erst recht eben so viel häusliche Gewalt erfahren, weil sie dann ja Hausmütter geworden sind, weißt du? Das heißt, was denn nun? Sind sie gefährlicher unterwegs, weil sie mehr mit Leuten zu tun haben, oder hocken sie daheim? Was ist denn jetzt so Mehrheitsgesellschaft von Frauen? Du kannst nicht irgendwie beide Opferrollen haben gleichzeitig. So, ich bin doch, öfter Frauen, daheim, öfter nicht daheim. Frauen gelten doch so als multitaskingfähig. Vielleicht hängt das damit zusammen. Ja, aber es gibt auch Zellteilung. Das heißt nicht, dass du dich buchstäblich einfach in zwei spalten kannst. Hast du Frauen jetzt als Einzeller bezeichnet? Ja. Ja, war als richtig simple einfach. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder das halt, ne, was unsere Vertreter der Fraueninteressen hier tun, nämlich ihre stur einfach ihren Krempel runterbeten, ihren Einfluss da haben wollen, alles nur für sie haben wollen und dann den anderen vorwerfen, sie wären so egoistisch und würden immer nur an sich denken. Ja, Schachmatt. Ja. Hatten wir darüber gesprochen, dass Männer, glaube ich, schlimmer betroffen sind, was die Auswirkungen der Krankheit oder die Todesfälle? Ja, und dann kommt das hier, interessantes Leak aus dem Innenministerium von der Welt am Sonntag. Das Bundesinnenministerium spannt in der ersten Welle der Corona-Pandemie im März 2020 Wissenschaftler mehrerer Forschungsinstitute und Hochschulen für politische Zwecke ein. Es beauftragte die Forscher von Robert-Koch-Institut und anderen Einrichtungen mit der Erstellung eines Reihenmodells, auf dessen Basis die Behörde von Innenminister Horst Seehofer harte Corona-Maßnahmen rechtfertigen wollte. Ist ja die Frage. Macht man ein Gutachten so, dass man vorher sagt, wir wollen aber eins haben, mit dem wir repressive Maßnahmen rechtfertigen können? Ihr erinnert euch ja daran, dass es da auch teilweise hieß, irgendwie, ne, dass man mit dem grauenhaften Erstickungstod den Leuten klar machen soll, wie gefährlich diese Krankheit ist und so. In einem E-Mail-Wechsel bittet etwa der Staatssekretär im Innenministerium Markus Kerber die angeschriebenen Forscher, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden könnten. Die Wissenschaftler erarbeiteten dem Schriftverkehr zufolge in nur 4 Tagen in enger Abstimmung mit dem Ministerium Inhalte für ein als geheim deklariertes Papier, das in den folgenden Tagen über verschiedene Medien verbreitet wurde. Darin wurde ein Worst-Case-Szenario berechnet, laut dem in Deutschland mehr als 1 Million Menschen am Coronavirus sterben könnten, würde das gesellschaftliche Leben so weitergeführt wie vor der Pandemie. Ja, starkes Stück eigentlich, ne? Also, zumindest kommt das vor. Vielleicht waren sie auch nur auf der Suche nach vernünftigen Kriterien. Ich weiß es nicht genau, ne? Ja, also ich würde ihn am ehesten zugutehalten wollen, vielleicht, dass es so war, dass sie gesagt haben, wir müssen diese, aus irgendwelchen Gründen, die sie mir bisher noch nicht erklärt haben, müssten wir diese repressiven Maßnahmen haben. Wir brauchen jetzt was, das das rechtfertigt. Wir kommen nicht an diesen Maßnahmen vorbei deswegen. Aber ja, das ist auch krank, weil wir haben bis heute nicht erfahren, was denn jetzt nun wirklich, also wie erfolgreich ist dieser ganze Schwachsinn? Ne? Ja? Dieses ewige Flachlegen der Wirtschaft. Wann gehen die Kollateralschäden über das hinaus, was wir durch die Krankheit erleiden. Und jeder einzelne Mensch, der an dem Scheiß stirbt, ist natürlich zu viel. Aber können wir deswegen irgendwie unsere Gesellschaft auflösen? Nee, sicher nicht. Okay, der Sinn dafür ist eben dieses, weißt du, flattening the curve, ist, damit man Zeit gewinnt. Und leider ist es halt bürokratisch eben nicht möglich gewesen für dieses Land, die Impfungen richtig durchzusetzen. Weißt du, in Indien hat man das viel besser hinbekommen. Also die Maßnahmen helfen absolut. Du hast weniger Kontakte zu Leuten, da bitteschön. Ja, die Wirtschaft, man hätte eigentlich sofort einen harten Lockdown machen sollen, so lange. Und dann halt einfach so lange wie möglich, damit man dadurch dann schnell die Impfung bekommen kann, genug vorbestellen, mehr als notwendig vorbestellen und das dann im Endeffekt bezahlen und dann aus dem Lockdown kommen und Wirtschaft abgeht. Ich denke, darum ging doch genau. Was ist denn jetzt die sinnvolle Maßnahme oder so? Und, ja, Leute, ja, wenn ich glaube, das möchte ich jetzt hier nicht so stark wieder einsteigen auf dieses ganze Zeug wieder von Anfang aufrollen. Ich würde noch sagen, dass die repressiven Maßnahmen, die sie eingefordert haben oder beziehungsweise unter denen sie das dann eben sehen wollten, so sein müssen, weil sie ja nichts anderes haben. Was hat der Staat denn sonst? Der kann ja nur repressiv sein. Alternativlos. Empfehlungen kann er sonst ausgeben. Man hätte im Endeffekt besser kommunizieren sollen, besser klarer durchplanen und einmal klar umsetzen und fertig. Und vielleicht jemanden auch da oben hinstellen an die Spitze des Gesundheitsministeriums, der einem nicht vorkommt wie so ein Streber, der irgendwie immer der Tollste sein will, aber im Endeffekt nur sich auf der Arbeit anderer Leute ausruht und halt auch noch so eine länger her, die Geschichte. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch auf der Suche nach überhaupt was, irgendwas zu machen können, was denn sinnvoll wäre oder nicht, glaube ich. Also die Meldung ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben negativ sozusagen auffassbar. Aber konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, auf Masken. 20 Euro für eine Maske. Ja, genau. Also in Berlin haben sie ziemlich teuer eingekauft wohl für Masken. Also nicht nur jetzt für die FFP2-Geschichten, obwohl das ja in der Überschrift so steht. In dem Artikel selber steht aber auch noch quasi auch von den von diesen Alltagsmasken und Zeug, wo sie da teilweise auch 12 Euro oder so bezahlt haben für eine und gemeint haben, dass wäre ja halt zum Anfang von der ganzen Sache noch gewesen, wo das Angebot nicht so stark war und so. Also hier sind schon ein paar Argumente auch gekommen von den Behörden, die sich dazu zurückgemeldet haben zu diesem Ding. Und das ist hier halt auch noch, also erstmal dieses Ganze beruht hier auf einer Anfrage von diesem ehemaligen FDP-Abgeordneten da im Abgeordnetenhaus von Berlin, der ja dann von der Fraktion ausgeschlossen wurde und jetzt halt eben Einzelvertreter ist. Und ja, der hat halt diese Anfrage gestellt, was mit dem ganzen Maskengeld und so bei den ganzen Behörden vom Land, von der Stadt, wie auch immer, da halt so ausgegeben wurde. Und manche Behörden haben sich da gar nicht jetzt quasi darauf zurückgemeldet. Und der Herr Lute heißt er, der hat schon angedroht, dass er das eventuell auch einklagen will, dieses Auskunftsrecht. Bin mal gespannt, was daraus noch wird. Aber ja, manche Sachen, ne, also wenn sie dann irgendwie sagen, also zum Beispiel irgend so ein Gericht hat irgendwie gesagt, dass sie das einzeln eingekauft haben, irgendwie in der Apotheke, die Masken, weil das irgendwie schnell gehen musste und sie da was brauchten. Solche Sachen, also teilweise ist das ja auch nachvollziehbar, aber sie hatten hier zum Beispiel auch sowas drin, wo sie irgendwie geschrieben hätten, bei irgendwelchen Privatpersonen hätten die das eingekauft oder einmal hieß es irgendwie, es sei ohne Ausschreibung passiert und das sind natürlich dann wieder so Sachen, wo man sich denkt, ja, ist das jetzt vielleicht nur so, dass irgendwer irgendwen kennt, der jetzt mal ein paar Masken näht. Bei der einen Behörde hatten sie da auch irgendwie Masken im Corporate Design von der Behörde sich irgendwie machen lassen, also diese Alltagsmasken und so. Ja. Wo man sich halt auch wieder fragen muss, ob das wirklich so Not tut, nur damit man dann da irgendwie ja, ein bisschen fetzig aussieht oder so. In den Behörden. Ich habe zu dem Themenkomplex noch eine Sache, die ich anmerken wollte. Ich wollte nicht den Beitrag, sonst kriegen wir wieder einen Strike vom Öffentlich-Rechtlichen, das wollen wir ja nicht. Da gab es einen Beitrag auf Nano Dreisat letzte Woche, der war super interessant, nur 6 Minuten oder so findet ihr, wenn ihr in der Mediathek von Dreisat nach Peptidimpfstoff sucht. Das war ein Bericht über 2 Jungs, die haben praktisch zu Hause, also Wissenschaftler, die haben praktisch zu Hause einen Corona-Impfstoff gemacht, nach einer anderen Methode. Also es ist jetzt nicht so ein supermoderner RNA-Impfstoff oder so, sondern halt ein eigentlich herkömmlicher Impfstoff, der auch nicht das ganze Virus verwendet, sondern nur eine Eiweißkette aus dem Virus. Das heißt, es auch nicht die, gibt auch nicht die Nebenwirkungen wie bei bisherigen Dingern. Die Dosis kostet unter 1 Euro und kann als Nasenspray verabreicht werden und baut in der Nase praktisch eine Immunschwelle auf gegen dieses Protein. Und damit dringt es nicht mehr, oder in deinem Atmungsbereich, und damit dringt es dann, kann es dann nicht mehr eindringen. Ist Open Source. Also, und die sagen halt auch, man kann sich das grundsätzlich, wenn man ein bisschen Ahnung von Chemie hat, mit handelsüblichen Mitteln auch selber kochen, so ungefähr. Ja, okay. Gut, die Leute haben also das bisher an sich getestet und dann an anderen Freiwilligen. Also ist so völlig irre Geschichte eigentlich, dass jemand Open Source sich da hinsetzt und sowas entwickelt. Und ihre Zahlen sprechen für den Impfstoff. Was ich jetzt halt spannend fände, ist, dass wenn dann sich bitte jetzt mal einer von den großen Konzernen bewegen würde und sich das angucken würde und da mal Test reinmachen würde. Ja. Ja. Das fände ich schon spannend, mal zu sehen, weil dann würde ich mich halt schon fragen, warum ist dieser Ansatz nicht verfolgt worden von den großen Firmen, sondern dieser unglaublich teure Ansatz. Aber ja, gut. Es kann natürlich auch sein, dass nichts dahinter steckt. Ne? Ja, natürlich, das kann natürlich sein, aber es war Dreisat, es war jetzt nicht Kopfverlag oder... Ja, das will ich auch nur noch mal anmerken, dass wir das jetzt sagen, dass das halt bei Dreisat war und dass wir jetzt nicht sagen, dass das alles funktioniert und man jetzt bitte losrennen muss. Nein, um Gottes Willen, das ist, habe ich ja eben gesagt, sie haben es an Freiwilligen getestet, das ist keine Reintestung, es ist nichts wissenschaftlich Belegbares bei der Wirkung, aber ich fand den Bericht unheimlich interessant, gerade auch, dass er halt im Öffentlich-Rechtlichen lief, dass die keine Angst hatten, sich da sofort in, dass die alle gehen müssen, weil sie irgendwie Querdenker sind oder so. Aber fand ich super interessant. Ah, der Preis hat den Link auch gerade in den Chat geschmissen. Hier zu Netzpolitik oder was? Nee, zu dem Nano-Beitrag. Also. Kann sich jeder nochmal ein Bild machen. Also wie gesagt, ich verkaufe das hier nicht als so ist es und so stimmt das, sondern ich finde, man sollte da einen Blick drauf werfen. Halt mal mit vielleicht der Power von der Firma dahinter, die halt die Tests bezahlen kann. Das, was du noch gefragt hast, warum hat man das nicht zuerst verfolgt? Naja, weil man so gewisse Protokolle hat, Bürokratie hat und weil es eine große Firma ist, hat sie auch sehr groß viel Geld dahinter. So zwei Leute, die das irgendwo für sich halt kochen und ausprobieren, ist eben deswegen erfolgreicher, weil es zwei Leute sind und nicht ein fettes Gremium mit Boards und ganz vielen Leuten. Die ja, halt, naja, OPEX, ich will aber trotzdem das jetzt hier nicht so hinstellen, als wäre das super geil, wäre sich irgendwelche Sachen zusammenzukommen. Auf keinen Fall. Das sind aber ja auch nicht komplette Laien, die das jetzt gemacht haben. Ja. Aber deswegen sage ich ja, es geht natürlich nur, wenn das getestet wird, aber wenn es wirksam wäre, fände ich schon irre. Haben wir jetzt dreimal gesagt, was ist denn jetzt mit der Urheberrechtsreform hier? Ja, sag, mach doch. Kann ich mir die auch in die Nase impfen? Ja, dann hast du praktisch einen Upload-Filter für Gerüche. Für Videos in der Nase. Ja, Upload-Filter wird wohl kommen, ne? Dieser Spruch ist kopierrechtlich geschützt. Ja, wenn das so kommt, wie es da jetzt steht, dann... Dann kannst du nicht einfach einen Impfstoff uploaden. Dann sind wir dann aber auch raus, ne? Weiß ich nicht, wieso. Zitatlängen von 160 Zeichen. Ach so, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, ach so. Den Artikel. Dann könnte jede Sibyl Schick, die sich falsch verstanden fühlt, uns eine Abmahnung schicken, weil ich 161 Zeichen vorgelesen habe. Also, boom. Und Upload-Filter sowieso, ja. Ohne Upload-Filter geht es offenbar nicht bei Frau, wie heißt sie? Was ist denn mit dem Recht auf freie Verwendung? Ist das zum Verschwinden oder was? Lamprecht. Lamprecht, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich nicht. Ne? Also das ist ja gerade das Ding. Das ist dann, also das Hauptproblem wird wahrscheinlich sein, dass die Sachen, das ist ja jetzt auch schon so. Wir haben für TTTs und Temperamente, was wir vorgespielt haben mit der marxistischen Feministin, haben wir einen automatisierten Copyright-Anspruch bekommen. Also ich habe da auch Einspruch eingelegt, es läuft dann wahrscheinlich wieder bis 30 Tage, bis es dann irgendwie ausläuft, weil die anderen sich nicht gemeldet haben oder so. Betrifft uns jetzt nicht, weil wir ja hier sowieso nicht monetarisiert sind. Aber es kann natürlich sein, dass in Zukunft diese ganzen Sachen dann irgendwie von wegen, ja, das ist jetzt hier Leistungsschutzrecht und blablub und das muss dann ganz gelöscht werden oder rausgenommen werden oder so, bis man da dann irgendwie dann das da durch hat, dass man das ja jetzt nur nicht zitiert hat, um quasi, also das, was sie da mit der verhindern wollen, ist dieses Google News Ding, diese Aggregation, dass du halt auf irgendeiner Seite, die an der die Verlage nichts verdienen, diese ganzen Inhalte von denen irgendwie zu einem großen Teil dann irgendwie hin aggregierst und die dann da gelesen werden, wo sie dann halt nichts von haben, ne? Was ja Facebook und so teilweise mit irgendwelchen Sachen dann wohl auch gemacht haben und das ist das irgendwie, was sie dann meinen, wo ihnen so viel Geld verloren geht. Aber ja, das Hauptproblem wird dann halt eben sein, wie sich das dann im Endeffekt auswirkt. Das ist ja immer bei diesen Sachen, ne? Dass sie das irgendwie aus irgendwelchen guten Absichten machen und sich nicht denken, dass man es missbrauchen kann oder so. Das mag ja alles sein. Und dieses Standardding von wegen, naja, dann müssen das halt die Gerichte klären oder muss es halt 1000 Klagen geben wegen alles und jedem. Dass das die Herren Juristen so sehen, ist auch irgendwo logisch. Aber halt da nicht sehen wollen, dass natürlich irgendwelche Leute wie wir hier, die ja auch an diesen Sachen nichts verdienen, jetzt hier nicht gewillt sind, irgendwelche 1000 Euro teuren Gerichtsverfahren hier irgendwie über ein halbes Jahr für aus, ne? Jede dritte Sendung von uns hier irgendwie zu starten, um dann hier irgendwie zu klären, wie viel wir jetzt hier vorlesen dürfen aus irgendwelchen Artikeln. Ne? Also, ja. Ja, es muss ja jetzt auf jeden Fall erstmal in nationale Gesetze überführt werden, sozusagen. Oder gegossen werden. Und das wird ja auch ein bisschen dauern, da haben sie ein bisschen Zeit für. Ne? In Myanmar haben sie Aung San Suu Kyi festgenommen, wer immer das ist. Das Militär will die Macht an sich reißen, heißt es. De facto Regierungschefin wurde festgesetzt, das aktive das. Die Frauen im Internet sind gestört. Also Aung San Suu Kyi war eine Galionsfigur praktisch der der Befreiungsbewegung damals, also Birma oder Myanmar war ja seit Jahrzehnten eine Militärdiktatur und die war halt mit an der Öffnung beteiligt, war dann glaube ich auch schon mal Regierungschefin und hatte dann aber auch einen zunehmend autoritären Regierungsstil und jetzt wird ihr Wahlbetrug vorgeworfen vom Militär. Mhm. Ich hatte gerade auf YouTube so ein Video gesehen, da hatten sie eine Frau in Myanmar, die hat da irgendwie so einen Tanzkursus gegeben und im Hintergrund fuhren die Panzer am Regierungsgebäude auf. Ja, aber wie gesagt, also Myanmar, das war auch so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass die bei der Entmachtung des Militärs ist es so gelaufen, dass immer noch die Hälfte der Sitze im Parlament, glaube ich, an Militärs gehen müssen. Also es ist keine Demokratie im europäischen Sinne gewesen, was sich da nach der Militärjunta gebildet hat. Und die Aung San Suu Kyi hat da auch mitgespielt. Und jetzt ist die Schachfigur vielleicht nutzlos geworden. Keine Ahnung. Ja, reine Militärführung ist natürlich nicht so wünschenswert für Länder. Klar. Ja, und zum Schluss haben wir noch diese Geschichte hier. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Story der Woche. Über die Wahlen in Amerika, wo jetzt hier das Time war, glaube ich, ne? Ja, genau, Time Magazin. Hier, The Secret History of the Shadow Campaign that Saved the 2020 Election, einen Artikel geschrieben hat, in dem sie hier sagen, dass es also diese Shadow Campaign, Schattenkampagne gegeben hat, was schon mal super klingt. Und die nennen das auch selber eine Verschwörung. Das ist auch so geil. Also sie sagen halt, dass irgendwelche Leute von Black Lives Matter und lauter so ein Zeug sich zusammengetan haben mit so einer einflussreichen Gewerkschaft oder einem Zusammenschluss von Gewerkschaften und irgendwelchen Leuten von Social Media Companies und irgendwelchen anderen einflussreichen Leuten aus dem Big Business, also irgendwelche quasi Kommunisten hier von Black Lives Matter, ne, die ja, wo ja irgendwelche Führer von denen schon gesagt haben, dass sie trainierte Marxisten sind und so. Das ist ja nicht nur so, dass ich denen das jetzt unterstelle. Und ja, die halt der Meinung waren, dass ja jetzt diese Wahl da geklaut werden würde von Trump. Also quasi genau die entgegengesetzte Verschwörungstheorie quasi vertreten haben. Also bei denen wirklich Theorie, aber das, was sie gemacht haben, ist ja scheinbar eine Praxis, weil die reden ja davon, dass es eine Verschwörung gewesen ist, eine Schattenkampagne. Ja, um dann halt gewisse, was sie hier geschrieben haben, irgendwie gewisse Narrative oder irgendwie so rauszuhalten aus den Berichten, was man eigentlich nur deuten kann, als zum Beispiel diese Hunter Biden Berichterstattung, die sie ja klein gehalten haben, wo es dann plötzlich hinterher dann hieß, so, ach ja, übrigens, wir ermitteln da auch gegen den, wegen irgendwelchen Sachen, die ihnen da vorgeworfen worden sind, aber wo sie dann alle möglichen Leute für gelöscht haben, hier zum Beispiel diese New York Post Zeitung, die alte, und dort auch solche Sachen, also. Oder diese creepy Videos von den beiden, wo mit den kleinen Mädchen immer in so einer Haare rumliegt und so. Ja, ich glaube, die wurden aber nicht gelöscht, oder? Nee, die wurden nicht gelöscht, nee. Aber die wurden dann wahrscheinlich aus dem Diskurs rausgehalten, das meine ich nur. Ja, na gut, das. Ja, also auf jeden Fall. Halt, ne? Ja, es ist ziemlich, ja, also sie meinen halt, das wäre jetzt zum Schutz der Wahl gewesen, genauso wie halt das Ändern von diesen ganzen Statuten und so, das wollten die Leute in Deutschland ja auch nicht so ganz wahrhaben, dass diese ganze Briefwahl, die hören immer nur Briefwahl und denken sich, ja, Briefwahl, das machen wir ja in Deutschland ja auch, das ist ja alles okay, so, ne, kann man ja machen. Aber dass das ja teilweise bei manchen von diesen Bundesstaaten überhaupt gar nicht so geregelt war, wie sie das dann halt im Endeffekt gemacht haben und dass das ganz neue Dinge jetzt waren, die halt von dieser Shadow-Campaign hier irgendwie dann da angestoßen wurden, wo sie sich hier halt mit Brüsten in diesem Time-Artikel. Also, da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Das ist wirklich, ja. Ich erinnere mich ein bisschen dran, dass man eine zu der Merkel gesagt hat, so nach dem Motto, wenn wir die Frauen, die nicht unterstützt hätten, dann wäre es auch nicht ganz drin geworden oder so. Also mit ihren Feministenvereinen da. Wer weiß, wie sowas läuft. Ja, also. Ja, und die ganzen Protagonisten stehen ja halt auch mit Namen teilweise drin. Also zum Beispiel diesen Chef von dieser Gewerkschaftsvereinigung und so. Und werden die alle ausgiebig zitiert und so. Also, ja. Keine Ahnung. Verschwörung. Wahl sichern, angeblich. Die kommen halt nicht aus Russland, das ist der Unterschied. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich mir das bei ein paar von diesen Akteuren da schon gut vorstellen kann, dass sie von irgendwelchen Auslandsgeheimdiensten mit denen in Zusammenhang stehen. Ja. Shadow Campaign. Ja. Da habt ihr es, wie der Ewe sagen würde. Moment, einen hatte ich doch hier noch irgendwie. Einen hatte ich noch. Einer geht noch. Naja. Ich fand auch nicht so viele Sachen interessant diese Woche. Das wird im Mai war schon spektakulärste. Ziemlich. Genau. Leadership. Okay. Ja, das ist der offizielle Twitter-Account von Star Trek. Oder zumindest von dem, was sich als Star Trek im Moment ausgibt. Und die reden hier von Shipping. Also diese Art und Weise, irgendwelche Charaktere denen eine Beziehung anzudichten. Und ich meine. Ich habe mal einen sehr interessanten Vortrag von Jasmina Banaschuk gesehen. Ja. Auch über Franz. Also sehr interessant im Sinne von, kannst du vergessen. Aber was ich mich frage, wenn die hier hingehen und nehmen diese Charaktere und basteln dann an deren Sexualität rum und lassen die irgendwelche Sachen machen, ist das nicht genau das, was sie bei Videospielen kritisieren? Also, dass man halt irgendwie Figuren nimmt und denen dann den eigenen Willen aufzwingt. Vielleicht will Data gar nicht mit Jordi poppen. Vielleicht will Janeway nichts mit Seven of Nine haben. Ich bin mir nicht sicher. Ja, was ja sowieso so unglaublich lustig ist, weil wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte halt eben auskennt, also diese beiden Leute sollen sich ja aufs Blut gehasst haben, die beiden Schauspieler von Janeway und Seven of Nine, weil sie die ja dann irgendwann reingebracht haben, also als Hübsche irgendwie, und die Kate Mulgrew halt gedacht hat, dass es gar nicht nötig wäre, so einer da irgendwie, nur damit die hübsch aussieht und so. Ja, und also die haben sich richtig gehasst und die irgendwie jetzt hier so zu einer zum Pärchen zu machen, keine Ahnung. Und auch wenn sie da drunter schreiben, we're kicking off Valentine's Day with Fanfic Deep Dive, also Fanfiction, sich mit Fanfiction irgendwie zu beschäftigen, das sind diese Leute, die jetzt Star Trek schreiben und also denen ist das irgendwie wichtig, was irgendwelche Leute auf irgendwelchen Foren irgendwie meinen, wer da irgendwie jetzt eine Beziehung mit wem irgendwie haben soll. Aber Chris, das finde ich jetzt nicht fair, weil es gibt schon Fanfiction, die tausendmal besser ist, als was zum Beispiel irgendwie bei Star Wars momentan läuft. Ja, ja gut, und das kann gut sein. Es ist nicht nur irgendwie darüber, dass Gul Dukat Dr. Begier bespringen will. Das ist eine bestimmte Art von Fanfiction, die ich auch jetzt überhaupt nicht, also... Ja, das ist allerdings Garak auch, ne, und nicht gut. Wie war das, das Marketing? Nee, ich glaube, das ist Mark Verjagen und nicht ja, oder so. Versuch, ja, ja. Also. Wer sind die unten rechts? Ist das Tom Paris? Nee. Nee, das ist Enterprise. Da habe ich auch nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Okay. Und die anderen kenne ich gar nicht, die hier in der Mitte stehen. Das ist auch gut so. Ja, genau, das sind die von der neuen Serie, deren Namen ich auch schon mal vergessen habe. Aber der Gipfel der ganzen Sache war ja, dass auf dem ersten Platz die alten weißen Männer sind. Also die meisten Leute wollen irgendwie Spock, Kirk und irgendwelche Leute und McCoy irgendwie oder so okay. rummachen sehen. Was ich auch wieder so, wo ich mir denke, okay. Pille und Uhura, da lief immer mal was, das war klar. Meinst du, ja. Klar. Nehme ich auch so an. Nein, denn aus dem Chat, es gibt keinen Mammon Mars Ship. Ich komme dir da runter. Ja. Den werden wir finden. So viel zu dieser Woche. Das waren die Affens aus Weltraums. Affens. Weltraum-Affens. Weltraum-Offens. Kultur-Antisemitismus, weiß nicht, keine Ahnung. Geht mal wieder in den Waldens. Ja. Der schmettert was, der Freiheit dient, fördert, was ihr schadet. Nein, falsch. Chris ist aber echt wieder am Diktieren hier. Was andersrum. Ich weiß, dass es andersrum ist. Geht auf der Safe Space. Ja. Ich schippe die Freiheit und euch alle da draußen. Ja. Reshipping. Starship, das Starship Ender. Reshipping ist was anderes. Ich hoffe, ihr wohnt bald alle im Wald, dann habt ihr Holz vor der Hütte. Also auch gut. Muss ich aber erst hacken. Soll ich nicht schippen, ja. Ja, Sheep, genau. Meine Lieblings-Sheep ist Sean das Schaf. Und jetzt mach doch endlich das Ding aus. Tschüss. Ja, ich wollte, es haben sich ein paar Leute beschwert, dass ich letzte Woche so abrupt abgebrochen habe, wo ich euch eigentlich noch was sagen wollte, was ich euch schon seit 5 Jahren sagen wollte. Oh, wolltest du was sagen? Und deswegen mache ich das jetzt natürlich. Also, die Sache war, und das muss ich jetzt mal ein für alle mal klarstellen, ja. Das.